Ihr hört FSK 93,0 mit einer Aufzeichnung der Podiumsdiskussion der NSU und die Radikale Linke mit Katharina König und Jeremia Sandmann, die am 11. Juni 2014 in der Roten Flora stattfand. Eingeladen hatte zu dieser Diskussionsveranstaltung die Gruppe Sula Plage im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Das ist doch kein Zustand, Deutschland gibt es immer noch«. Das Lied, das ihr gerade kurz angehört habt und mit dem wir gleich weitermachen werden, heißt Heard About You Last Night und ist von dem aktuellen Album der Gruppe Mogwai. Der Name des Albums ist Rave Tapes und es wird euch durch die folgende Sendung begleiten. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, euch, das Publikum und auch euch hier auf dem Podium zu der dritten Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe »Das ist doch kein Zustand, Deutschland gibt es immer noch« begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltungsreihe wird veranstaltet von der Gruppe Sula Plage. Dazu sage ich nochmal ein paar Worte. Wir haben uns 2005 anlässlich einer Kritik an dem Summer of Resistance gegründet und arbeiten eigentlich seitdem her oder bemühen uns seitdem her, eine Kritik und eine Analyse dessen, was Deutschland ist und ausmacht, zu formulieren. Mit dieser Veranstaltungsreihe knüpfen wir nicht zuletzt an Diskussionen, die wir im Rahmen des Bündnisses der Todesermesser aus Deutschland geführt haben und wollen da auch an offene Fragen und so weiter anknüpfen. Genau, dieses Bündnis der Todesermesser aus Deutschland hat damals anlässlich der Selbstenttarnung des NSU eine relativ große Demonstration hier in Hamburg organisiert. Seitdem ist auch einiges passiert. Es gab auch in anderen Städten Demos und diverse Veranstaltungen. Und trotzdem ist uns aber eine weitere Auseinandersetzung wichtig. Und genau das wollen wir mit dieser Podiumsdiskussion daran anknüpfen und auch vorantreiben. Die letzten beiden vorherigen Veranstaltungen waren eine mit Markus N. zum Thema Antiziganismus und die letzte Woche war mit Thomas Ebermann, wo wir so ein bisschen uns gefragt haben, da haben wir einen Blick zurück in die 90er Jahre und die Pogrome geworfen und haben uns gefragt, wie und ob ein Zusammenhang zwischen den 90er Pogromen und dem NSU besteht und wie sich Deutschland und Nationalismus und vor allem die Linke oder eben nicht verändert haben und wie das mit dem nötigen Alarmismus aussieht. Daran knüpfen wir heute weiter an und wollen mit dieser Diskussion die Beschäftigung um das Thema NSU, Deutschland und uns als Radikale Linke vorantreiben. Und dennoch ist uns dabei wichtig, dass wir jetzt heute Abend hier keine fertigen Antworten irgendwie präsentieren oder sowas, sondern eher einen Prozess vorantreiben wollen und weitere Fragen offen stellen wollen, auch mit euch diskutieren wollen und sozusagen diese Diskussion vorantreiben. Genau, dazu haben wir ein paar Expertinnen eingeladen, sozusagen. Die stelle ich euch auch gleich nochmal vor. Vorher kommen noch ein paar Formalien zu der Veranstaltung. Die Veranstaltung ist so gedacht, dass wir vier Themenblöcke haben oder vier Fragen, die wir uns so gestellt haben, die wir euch stellen. Dazu wird ungefähr immer so 20 Minuten hier auf dem Podium diskutiert und dann gibt es nochmal so 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, dass ihr Fragen stellen könnt oder Beiträge leisten. Und dann geht es aber wieder zurück aufs Podium und ganz am Ende gibt es nochmal einen größeren Slot, wo wir sozusagen... Unsere Gästinnen sind zum einen hier neben mir Katharina König. Sie ist unter anderem die stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses in Thüringen und ist auch selber in Jena in den 90er Jahren groß geworden und hat eine Antifa-Sozialisation mitgemacht, kann deshalb auch persönlich vielleicht einige Dinge sagen. Daneben sitzt Caro, auch von Sula Plage, und unter anderem macht sie im FSK diese Sendung »Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU« und betreut unter anderem auch den Blog nsu-tatort-hamburg.org. Das ist auch so ein ganz spannendes Ding, weil es da auch nochmal so einen lokalen Bezug auf Hamburg gibt, weil ja hier auch ein Mord passiert ist. Nicht zuletzt haben wir Hannes noch auf dem Podium sitzen. War auch ganz lange bei Sula Plage, deshalb auch in diesem Bündnis aktiv und der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Und alle drei haben ähnliche Veranstaltungen gemacht, die hieß Allein schon NSU, wo auch ähnliche Fragen aufgeworfen worden sind. Deswegen ist das sozusagen die Vorgängerveranstaltung. Zunächst kriegen wir jetzt von Caro und Katharina so einen kleinen Überblick darüber, wie der aktuelle Stand ist, was die Untersuchungsausschüsse angeht etc. Deswegen übergebe ich mal das Wort an euch. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die aktuellen Informationen, die gleich dargestellt werden, sich beziehen auf den Monat Juni 2014. Wir denken aber, dass diese Informationen nach wie vor aktuell sind, größtenteils zumindest, und auch für das Verständnis des nationalsozialistischen Untergrundes und ihrer Aktivität in Hamburg nach wie vor eine zentrale Bedeutung haben. Ja, ich würde kurz anfangen mit dem aktuellen Stand zu Hamburg, weil sich hier in letzter Zeit doch noch so ein bisschen was getan hat, insbesondere rund um diesen Themenkomplex V-Mann Corelli alias Thomas Richter. Der ist ja Ende April, Anfang Mai sowas tot aufgefunden worden in seiner Wohnung. Die offizielle Todesursache ist sowas wie unentdeckte Diabetes oder Hyperglykämie, aber da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Und in dem Zusammenhang ist so eine CD auch aufgetaucht, beziehungsweise er sollte dazu auch befragt werden, war dann aber schon tot. Und auf dieser CD steht NSDAP und NSU und auch in dem Club-Flyer dazu steht Nationalsozialistischer Untergrund. Da wird sozusagen gerade geprüft, ob das mit dem NSU, über den wir heute reden, was zu tun hat. Und diese CD ist in Hamburg aufgetaucht. Die Version, sozusagen per Pressemitteilung rausgegangen vom Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg, ist sozusagen so, dass ein V-Mann, der seit 2007 in Hamburg geführt wird, hat Anfang 2014 entweder seine Wohnung oder seinen Dachboden aufgeräumt, ist da auf diese CD gestoßen und hat die seinem V-Mann-Führer übergeben. Und die haben das dann an die Generalbundesanwaltschaft weitergeleitet. Hamburg hat da, oder das Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg hat da inzwischen so eine Sperrerklärung nach Karlsruhe geschickt. Das heißt, die geben nicht den Namen raus von diesem V-Mann und wollen wohl auch nicht so Vernehmungsprotokolle, in denen dann nicht auftaucht, wer er ist, auch nicht rausgeben. Alles unter dem Thema Quellenschutz, was einem ja im dem Zusammenhang NSU häufiger betrifft. Da geht es dann sozusagen angeblich um so Schutz von Leib und Leben von diesem V-Mann. Aber das ist natürlich nochmal so eine recht spannende Verbindung nach Hamburg, die sich da gerade aktuell ergeben hat und wo einfach noch extrem viele Fragen zu offen sind. Okay, ansonsten relativ Neues, es wird Untersuchungsausschüsse in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und in Hessen geben. Baden-Württemberg ist sozusagen eines der letzten Bundesländer neben Mecklenburg-Vorpommern, die jetzt noch keinen Untersuchungsausschuss haben. Nordrhein-Westfalen ist verrückterweise die CDU der Einreicher des Antrages auf einen Untersuchungsausschuss. Relativ egal, wer es in der Konsequenz vorschlägt, solange es einen gibt, weil man nur über die Untersuchungsausschüsse überhaupt den Zugriff auf diese Verfassungsschutzakten bekommt. Und in Hessen ist es ein gemeinsames Vorgehen von SPD und Linke. Da wird es definitiv spannend werden, weil ja V-Mann-Führer Andreas Temme am Tag des Mordes in dem Internetcafé war und einen V-Mann geführt hat aus der Nazi-Szene, der wiederum Kontakt zum Thüringer Heimatschutz hatte. All das ist ja im Prozess bisher nicht wirklich so detailliert zur Sprache gekommen, weil sich der V-Mann-Führer geweigert hat, weil sich Hessen geweigert hat, entsprechende Aussagegenehmigungen zu erteilen, weil die Personalakten nicht beigezogen werden durften und weil die kompletten Akten des V-Mann-Führers Andreas Temme den Nebenklageanwälten, die das beantragt hatten, verweigert wurden. Ansonsten inhaltlich Tarif ist einer der V-Männer, dessen Akte am 11.11.2011 im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln geschreddert wurde, ist im September oder Oktober 2013 enttarnt worden. Es heißt Michael See ursprünglich, hat dann geheiratet, heißt jetzt Michael von Dolay-Dolsberg, dessen Schwiegervater, das ganz spannend ist, der Wirtschaftsprüfer der NPD auf Bundesebene, also die ganze Familie ist Nazi, oder zumindest im Umfeld Nazis aktiv. Der hat eine Aussage gemacht, einmal beim BKA, das ist relativ das Normale, dass sie ihn vorladen, aber er hat sich jetzt danach auch mit dem Spiegel getroffen und hat gegenüber dem Spiegel Sachen gesagt, die er so klar in seiner BKA-Vernehmung nicht gesagt hat, nämlich, dass André Kapke damals im Jahr 98 auf ihn zugekommen wäre und gefragt hätte, ob er eine Möglichkeit habe, wo die drei untertauchen könnten. Diese Information habe er, Tarif, Michael See, Michael Dolay-Dolsberg, dann an seinen V-Mann-Führer weitergegeben. Und sein V-Mann-Führer habe zu ihm gesagt, mach mal nichts, warte, ich rufe dich zurück, melde mich bei dir, hat sich bei ihm zurückgemeldet und hat ihm mitgeteilt, nichts machen, nicht aktiv werden, André Kapke Angebot oder Anfrage ablehnen. Und ja, demzufolge, wenn diese Geschichte von Tarif stimmt, würde das bedeuten, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz im Jahr 98 eine Zugriffsmöglichkeit gehabt hätte und diese Möglichkeit oder die Information A sowieso nicht weitergegeben hat und B die Möglichkeit eben auch nicht genutzt wurde. Bundesamt für Verfassungsschutz sagt, stimmt alles nicht, ist nicht so gewesen. Das Problem ist, 11.11.2011 wurden die Akten vernichtet. Das heißt, es ist auch nicht mehr nachprüfbar, wer von beiden Seiten nun Recht hat. Ansonsten gibt es so ein paar, in Anführungszeichen, kleinere Sachen, die sich jetzt über den NSU-Prozess in München ergeben haben. Unter anderem, dass die Versionen des Generalbundesanwaltes in Bezug auf die Anschläge, aber auch die Morde so nicht stimmen können, weil die Zeugen, unter anderem die Betroffene aus der Propsteigasse in Köln, komplett andere Personen beschreiben, vom Äußeren her, als Mundlos, Böhnhardt und Schäpe. Also ja, lange Haare, blonde Haare, von der Größe her, das passt alles nicht überein. Und ähnlich ist es auch bei dem Mord an Michelle Kiesewetter, dass die Zeugen andere Personen beschreiben, drei Männer beschreiben und die Generalbundesanwaltschaft bzw. das Bundeskriminalamt so meines Erachtens gerade so ein bisschen oder sehr stark sogar in der Gefahr steht, denselben Fehler wie bis 2011 zu wiederholen, mit dem Unterschied, dass sie diesmal ihre Ermittlungen nicht rassistisch durchführen, aber von vornherein eigentlich schon festgelegt haben, in welche Richtung und in welche Täter sie ermitteln und damit das Netzwerk, welches hinter dem NSU steht, meines Erachtens ausschließen und zum Zweiten eben eine Komplettaufklärung damit auch zumindest behindert, wenn nicht sogar verhindert wird. Soweit zum aktuellen Stand. Ihr hört auf FSK den Mitschnitt einer Podiumsdiskussion zum Thema NSU und die radikale Linke mit Katharina König und Jeremia Sandmann, die im letzten Juni in der Flora stattgefunden hat. Nachdem wir gerade über den damals aktuellen Stand bezüglich NSU aufgeklärt wurden, steigen wir jetzt mit der ersten Frage in die Diskussion ein. Dann würde ich jetzt total gerne mit der ersten Frage stellen, die wir hier oben auf dem Podium diskutieren wollen. Und die heißt im Groben, was hätten wir denn tun sollen? Also die Frage danach, welche Handlungsmöglichkeiten wir als radikale Linke oder die, die damals radikale Linke waren, während der Mordserie, welche Handlungsmöglichkeiten hätte es da gegeben, wenn es welche gegeben hätte? Was sagt ihr dazu? Wir haben im Vorhinein schon so ein bisschen diskutiert, wir haben uns ja auch sozusagen vorbereitet und haben dann schon an so verschiedenen Punkten so einzeln geguckt, ob es da Handlungsmöglichkeiten konkret gegeben hätte, aber das war dann schon so sehr spekulativ zum Teil. Also das würden wir dann hier wahrscheinlich nicht machen, dass man dann sagt, ja, hier 98 dies, 2005 der Zeitungsartikel, der hätte man ja und so. Klar, im Nachhinein, wenn man sich das so anguckt, ist das schon zum Teil ganz schön bitter, weil viele Puzzlestücke, die jetzt so klar werden, einfach da schon da lagen, wo man sich auch vielleicht in der radikalen Linken mal einen Kopf hätte machen können, also als dann bestimmte Verbindung, zum Beispiel der Anschlag in der Kolbstraße wurde dann auch öffentlich in Verbindung gesetzt mit dieser Mordserie. Der Anschlag in der Kolbstraße ist eigentlich derjenige Anschlag, würde ich sagen, bei dem am klarsten war, also wenn es überhaupt irgendwo klar war, dann vielleicht dort, dass es möglicherweise ein rassistischer Anschlag ist, einfach dadurch, dass das relativ deutlich durchaus auch für Leute war, dass die Bombe eine ähnliche Bauart hatte wie von Combat 18, also dem bewaffneten Arm von Blood and Honor. So derlei Dinge. Gleichzeitig hat sich zumindest so für uns und unser Umfeld so der Eindruck aufgedrängt, dass man die Mordserie zwar wahrgenommen hat, aber erstmal so weit medial so abgenommen hat, wie das da verhandelt wurde. Ja, was wir dann zum Beispiel überlegt haben, ist, dass, da kannst vielleicht du, Katharina, gleich noch was zu sagen, gab ja Analysen, antifaschistische Analysen in den 90ern, die sich genau mit diesem bewaffneten Kampf auch auseinandergesetzt haben. Also, dass das in der Neonazi-Szene diskutiert wurde, dass man in Kleingruppen in den Untergrund geht, um dort den bewaffneten Kampf zu führen. Dass das da wirklich breit diskutiert wurde, war durchaus auch bekannt. Und letztlich hat man halt vielleicht diese Analysen dann doch nicht so ernst genommen oder eben das den Nazis vielleicht doch nicht so richtig zugetraut oder aber dieses Wissen ist in der Zeit verloren gegangen. Also das wäre zum Beispiel eins, auf das ich so kommen würde, dass man vielleicht diese Analysen hätte ernst nehmen sollen und hätte gucken sollen. Und auch die drei konkret, Mundlos, Bönhardt und Schäpe, dass die abgetaucht waren, das war eigentlich auch klar. Also das war auch durchaus medial öffentlich, ist dann aber auch irgendwann so versickert. Ja, vielleicht erstmal dazu, welche Analysen von der Neonazi-Szene gab es denn Ende der 90er, wenn du dazu was sagen kannst. Na, wir hatten, in Thüringen hatten wir zumindest zwei oder drei in Bezug ganz konkret auf den Thüringer Heimatschutz und auf die Anti-Antifa in Jena. Also da gehörten die drei ja mit dazu, ebenso wie Ralf Vollem und André Kapke. Zumindest was Thüringer Heimatschutz angeht, die haben ja auch im Vorfeld vor dem Untertauchen schon die Sprengstoff-Attrappen gelegt, den Koffer mit TNT in Jena wohin gestellt und. Es gab schon die Analyse, dass die Neonazis rund um den Thüringer Heimatschutz dazu fähig sind, Sprengstoffanschläge zu begehen. Also dass sie das, was sie als Attrappe aktuell ausüben, auch in die Realität umsetzen, wo es dann eben keine Attrappe mehr ist. Der Sprengstoffanschlag, der erste, ist dann allerdings mehrere Jahre später. Und da ist dann ganz im Ernst so ein Fehler, den ich definitiv der, ich nenne es mal Ostdeutschen und dann insbesondere der Thüringer Antifa mit anrechnen würde, also damit auch mir die drei aus dem Blick verloren zu haben. Also das 98 war das alles auf dem Schirm, 99 waren die noch auf dem Schirm, 2000 haben wir eine Broschüre veröffentlicht, nicht vom Himmel gefallen, Rechtsextremismus in Jena, da waren die drei noch sehr präsent, auch mit einem eigenen Artikel, was ist bei denen gelaufen, wo kommen die her und was haben die eben gemacht. Und ab 2001 war das wie weg. Also das hat kaum noch, ich glaube, eigentlich gar nicht mehr eine Rolle gespielt, wurde auch gar nicht mehr drüber gesprochen. Das ist definitiv ein Fehler, den ich anlasse, dieses nicht mehr auf dem Schirm haben. Das hätten wir machen können. Ja, ohne groß sozusagen Arbeit, dass Arbeit damit verbunden ist. Und eben dann auch zu schauen, gibt's denn irgendwo Sprengstoffanschläge, die mit dem Handeln der drei in Verbindung stehen könnten. Viel schlimmer finde ich allerdings, dass nirgendwo aus der linken Szene in den Jahren, wo der Begriff Dönerkiller oder auch Dönermörder aufgetaucht ist, Dönermorde, dass es nirgendwo eine Kritik an der Begrifflichkeit gegeben hat. Also ich habe mal alte Indymedia-Artikel durchgeschaut, ich habe alte Jungle World durchgeschaut, also so, ich nenne es mal so ein paar Standardpublikationen sozusagen. Ich finde nirgendwo eine Kritik an dem Begriff. Die Kritik an dem Begriff gibt es erst nach dem November 2011, nachdem sozusagen der Staat in Form Polizei festgelegt hat und an die Öffentlichkeit getragen hat, dass der Hintergrund dieser Morde rassistisch ist, dass der Hintergrund Neonazis sind und vorher gibt es keine Kritik. Und da, das war bei mir so ein richtiges, ach du Scheiße. Wir kriegen es nicht mit, dass die möglicherweise von Neonazis ermordet wurden. Wir haben keinen Kontakt in die migrantische Community. Wir registrieren nicht die Demonstrationen in Kassel und wir kriegen nicht mal mit, was für ein rassistischer Sprachgebrauch bundesweit in allen Medien publiziert wurde. Und wenn wir es mitbekommen haben, unterstelle ich, zumindest ich kann mich erinnern, kommen wir nicht auf die Idee, das zu kritisieren. Und das, was wir so alltäglich in unseren theoretischen Phrasen von uns geben, ich glaube, da sind wir alle mehr oder weniger gut drin, spielt überhaupt keine Rolle, wenn es dann plötzlich in die Praxis geht. Wenn dann plötzlich der Rassismus ganz konkret auf dem Deckblatt der Bild-Zeitung auftaucht, auf dem Deckblatt der Frankfurter Allgemeinen, auf dem Deckblatt vom Spiegel und. Und dass da nirgendwo ein Aufschrei war und sei es nur noch so ein kleiner, das hat mich ganz schön schockiert. Also A, von meiner eigenen Reflexion her, wie habe ich das damals wahrgenommen, warum habe ich nichts gemacht? Aber dass es auch bundesweit nirgendwo was gab. Und das ist krass. In dem Moment, wo der Staat sagt, es waren Neonazis, es war Rassismus, schreit die linke Szene. Vorher nicht. Ja, ich glaube, da würde ich auch eher anhängen, als an dem, wo jetzt wer wie was einzeln getan hat. Weil ich finde die Fragestellung auch viel spannender, von jetzt drauf zu gucken und zu überlegen, was bedeutet das, was denn tatsächlich passiert ist? Also nämlich genau wie du sagst, erstmal gar nichts. Ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist und das mögen sich ja alle selbst fragen und sich selbst beantworten in ihrem Politaktivismus, wie viele Nazis schon irgendwo abgetaucht, verschwunden, umgezogen sind, ob man das alles noch monitort und dafür verantwortlich ist, wenn die dann Bomben legen. Sondern genau, ich finde diesen Punkt total krass, eben die Demo in Kassel, die du schon genannt hast, 2006, 2000 Menschen ziehen unter dem Banner kein zehntes Opfer durch Kassel. Angeblich gab es eine linke Gruppe, die da aufgetaucht ist oder so, aber eine tiefere offensichtlich Beteiligung ja gar nicht, kein Aufschrei, keine Einblicke in eben zum Beispiel die Berichterstattung und zwar ja auch gar nicht mal nur um die Dönermorde, sondern in der Zeit, wer sich da den Spiegel durchguckt, du hattest dir ja mal die Mühe gemacht, diese Cover durchzugehen, das ist einfach ein einziges rassistisches Kriegsgeschrei zu der Zeit und dann kommt man eben auf was, wenn man sich das anschaut, dass vielleicht zwischen Restgesellschaft und Linker in dem Punkt dann ja gar kein so großer Unterschied ist, sondern dass da eben offensichtlich irgendwas funktioniert hat und dass auch eben in der Linken man sich nicht darum kümmern wollte, konnte, wie auch immer, dass da gerade diese Mordserie ist, sondern die ist halt einfach durchgerutscht und das hat nicht nur methodische, sondern garantiert eben auch strukturelle Probleme oder es hat strukturelle Ursachen, über die wir ja heute auch reden wollen. Genau, und so rum finde ich spannender aufgezogen, ehrlich gesagt, als wenn wir über die, welche Strategie hätte damals vielleicht was bringen können, reden, sondern eben, man sieht, es ist einfach nichts passiert, das muss doch was zu bedeuten haben. Was ich da auch nochmal einen wichtigen Punkt finde, ist, dass ja in den 90ern erstens einfach einen neonazistischen Straßenterror gab und eben auch richtig gesamtgesellschaftlichen Rassismus, und der sehr manifest geworden ist durch Pogrome und Anschläge. Und auch da gab es ja so diese Täter-Opfer-Umkehr sehr häufig. Auch da wurde häufig im Umfeld der Getroffenen und der Opfer ermittelt, um zu gucken, ob die das nicht vielleicht doch selber waren. In Mölln bei dem Brandanschlag war beispielsweise lange der Vater verdächtig, diesen Brandanschlag ausgeführt zu haben. Also diese Ermittlungstechniken, um es mal freundlich zu sagen, der Polizei, sind da schon aufgetaucht. Also da gibt's einfach unheimliche Parallelen. Und da ist eben auch die Frage, wo ist dieses Wissen aus den 90ern und auch davor? Also der, dass es Terror von rechts gibt, das ist ja jetzt kein Phänomen der 90er. Das hat ja schon lange davor auch in Westdeutschland schon angefangen. Auch in Hamburg haben wir da mehrere Fälle. Anfang der 80er ist da eine Geflüchtetenunterkunft angegriffen worden, beziehungsweise gab es da einen Brandanschlag, wo auch zwei Menschen gestorben sind. Ramazan Afci ist totgeschlagen worden, dort beim Bahnhof Landwehr. Also es hat ja einfach eine lange Geschichte, und da habe ich mich so auch gefragt, wo ist dieses Wissen darum, dass es Terror von Nazis gibt, und wie dann eben danach von der Polizei ermittelt wird, wo ist das da, also wie sehr ist das in der Linken vorhanden gewesen, und hätte man das dann nicht irgendwie darauf übertragen können, oder hätte man dann nicht schon aufblicken können, wenn Migranten sterben und wenn Migranten am helllichten Tag ermordet werden? So, also das ist so für den Rückblick, aber diese Praxis, da stärker hinzugucken, so für mich selber, die ist erst nach NSU auch entstanden. Also das gilt ja. Diese Kritik gilt ja hier auch inklusive Podium. So. Thank you. Ihr hört FSK 93,0 MHz mit einer Aufzeichnung der Podiumsdiskussion der NSU und die Radikale Linke mit Katharina König und Jeremia Sandmann, die im Juni 2014 in der Roten Flora stattfand. Organisiert und moderiert wurde diese Veranstaltung von der Hamburger Gruppe Sulla Plage. Nachdem die PodiumsteilnehmerInnen am Anfang erst einmal den aktuellen Stand der Ermittlungen bzw. die Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse wiedergegeben haben, ging es danach um die Frage, was die Radikale Linke während des Agierens des NSU hätte anders machen können bzw. sollen und welche Fehler gemacht wurden. Es folgt nun die zweite Frage an das Podium. Wie würdet ihr das denn einschätzen, was die Linke überhaupt für eine Sprecherinnenposition hat und ob das überhaupt gehört worden wäre? Also darum ging es ja auch in unseren vorhergehenden Diskussionen schon. Wenn dieses Hinhören passiert wäre, meint ihr, es hätte was geändert? Also da gab es ja auch durchaus unterschiedliche Einschätzungen, wenn ihr dazu nochmal vielleicht kurz was sagen könntet. Ich glaube, es hätte was geändert. Es hätte was für die Opferangehörigen geändert. Dass die mitbekommen, dass sie nicht alleine stehen mit ihrer Wahrnehmung, dass es eben neonazistisch-rassistischen Hintergrund hat. Es hätte vielleicht auch was geändert, dass in Kassel nicht nur 2000 Leute sind und nicht nur in Anführungszeichen, nicht nur eine linke Gruppe, sondern vielleicht 4000, 5000, 6000 Leute. Und das hat dann wiederum eine ganz andere Wirkung auf, angefangen von Medien, über Kirchen, Gewerkschaften, Parteien und. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, es hätte was für die Opferangehörigen geändert. Die sind in diesen, ja, weiß nicht, letztendlich zum Teil 10 Jahre. Das eine sind die Ermittlungsmethoden, mit denen da vorgegangen wurde. Das andere ist das Alleinlassen, das Kriminalisieren. Und dann, wir waren doch nicht anders. Wir sind doch nicht anders mit den Menschen umgegangen. Wir haben doch auch erst nach November 2011 angefangen, Betroffenheit zu empfinden oder zu suggerieren oder darzustellen oder was weiß ich was und uns für die Namen zu interessieren. Und das ist eigentlich krasse. Also, dass wir so wahnsinnig versagt haben. Ich würde auch sagen, natürlich auf so einer Symbolebene und auf so einer Unterstützungsebene hätte das ganz bestimmt eine ganze Menge gebracht. Die Frage ist aber umgekehrt, ob man das drehen kann in einen, die Linke hätte da etwas verhindern können. Das war nämlich bei dieser Vordiskussion so ein bisschen der Punkt. Und das glaube ich halt so gar nicht. Also mal ganz davon ab, dass wir das ja alle wissen, wenn in diesem Haufen Gruppe A aufruft, kommt Gruppe B sowieso nicht und Gruppe C überlegt sich das nochmal 3 Pläne lang, ob man dahin will. Aber jenseits dessen auch wäre ich immer gar nicht so überzeugt, ob dann plötzlich statt 2.000, 6.000 Leute in dieser Stadt auf der Straße wären oder halt eben nicht, sondern eben das wie immer oder wie so häufig erstmal untergeht. Also wenn man sich die großen antirassistischen Demonstrationen anguckt, damit solche Zahlen erreicht wurden, haben wir ganz schön viel Horror gesehen. Ich will das ja auch gar nicht jetzt irgendwie in irgendein Hin und Her, aber dafür braucht es viel Mobilisierung, dafür braucht es viel Organisation und dafür braucht es auch ein Hingucken, was jenseits dessen ist, was wir jetzt ja gerade beschrieben haben. Also wenn die Lage ja so ist, wie sie eben hatten, eigentlich passierte gar nichts und gerade nicht mal so auf diese Demo geht irgendwer und wenn wir uns jetzt das Szenario vorstellen, na gut, dann das hätten die Leute plötzlich im Blick gehabt, also das passt ja auch gar nicht zusammen. Also entweder wären das dann andere Linke, dann hätte das vielleicht auch ganz viel verändern können, aber mit denen, die es ja gab, oder die es gibt oder wie auch immer, wäre das halt eben nicht passiert. Es ist halt dann so die Frage, ob man unter den Umständen sozusagen eins der, nennen wir es mal, Kerngeschäfte der Linken oder auch der Antifa wäre ja, Nazis beim Morden in den Arm zu fallen, ob man dazu überhaupt in der Lage ist, sozusagen ab von so einem Straßending auf so einem höheren Level. Es wäre ja schon zu hoffen, dass da die Linke vielleicht doch, also um das jetzt mal so allgemein zu sagen, so einen Sprechort hat, der vielleicht doch gehört wird. So, man müsste es ja zumindest probiert haben. Da könnte man jetzt auch eine viel selbstgerechtere Veranstaltung machen, indem man sagt, irgendwie, wir haben das ja die ganze Zeit gesagt, ihr wollt uns ja nicht hören, aber das ist ja dann einfach nicht dabei. So. Möchte irgendjemand aus dem Publikum vielleicht auch noch was zu sagen? Also da wir ja sozusagen auch nicht die endgültigen Antworten hier auf dem Podium haben, würden wir uns ja sozusagen freuen, das auch mit euch gemeinsam irgendwie zu überlegen. So. Ich finde, die Frage ist noch ein bisschen unbefriedigend diskutiert. Also, Entschuldigung, aber Weil ich finde, was mir so ein bisschen fehlt, ist ja so dieses Ding, Katharina hat das so ein bisschen angerissen. Was ist denn das, was man konkret damit will und was steht hinter so einer Überzeugung, ob es diesen Sprecherort für die Linke nun gibt oder nicht? Und ich finde, wenn sozusagen Resultat daraus ist, dass man erstmal davon ausgeht, man hat so eine Wirkmacht irgendwie gesellschaftlich, das beeinflusst die Art und Weise, wie man versucht, einen gesellschaftlichen Diskurs, also wie man versucht, da reinzuwirken, wie man sich organisiert, was man irgendwie auf die Beine stellt. Ich würde einfach immer die Gefahr sehen, also ne, das muss man, glaube ich, als was Widersprüchliches diskutieren, weil einerseits neigt man dazu, sich zu überschätzen und dann zu schnell wieder aufzugeben. Aber andererseits, also wenn man davon ausgeht, das hätte eh nichts verändert, dann würde das ja irgendwie in letzter Konsequenz für das jetzige Verhalten dem ganzen Komplex gegenüber heißen, dass man es auch gleich sein lassen kann. So. Und deswegen ist, glaube ich, so genau dieses Dazwischen. Also ne, irgendwie die Forderung muss ja immer sein, sich eigentlich diesen Raum zu nehmen und zu schaffen und genau da anzugreifen, weil sonst kann man das ja komplett sein lassen. Also dann können wir irgendwie so ein bisschen Selbsthilfegruppen machen in der Flora oder so. Ne? Gruppen, nicht Selbsthilfegruppen, also in einer gewissen Form zumindest. Ja, immer auch, aber das müssen ja nicht nur bleiben, so, ne? Also, so diese Außenwirkung, das muss ja immer eine Forderung sein, sonst kann man sich das halt schenken, glaube ich. Ich glaube, die Kritik geht nach links rüber. Also ich glaube halt, dass dieses Selbstbild der Linken, man ist ja so marginal und kann im Grunde zwar mal eine Demo machen oder hier und da ein, zwei Einzelpersonen helfen. Ich glaube, letztlich stimmt das nicht zwingend. Also ich glaube schon, dass man insbesondere zu so bestimmten Momenten, damit meine ich jetzt keine speziellen, aber so ein, wenn man was skandalisieren will, dann geht das manchmal ganz gut und manchmal geht das halt einfach nicht. Das hängt so mit dem gesellschaftlichen Diskurs zusammen, wann man gehört wird. Aber ich glaube, es gibt einfach schon Momente, wo eine Linke einfach nicht in ihrem Sprechort so marginal ist, wie da das Selbstbild ist. Und da kann man sich zumindest mal probieren, zu gewissen Skandalisierungen aufzuschwingen. Klar muss das dann nicht immer klappen, aber man kann meines Erachtens bei solchen Fällen schon probieren, Positionen zu beziehen, das wahrzunehmen und da eben nicht einfach sich auf einer Marginalität auch ausruhen. Und ich weiß halt nicht, also vielleicht hat das auch sowas damit zu tun, dass das nicht, dass so Rassismus in den Massenmedien nicht wahrgenommen wird oder nicht skandalisiert wird, hat vielleicht was damit zu tun, dass man das da so sagt, ja, dass Deutschland irgendwie rassistisch ist, dass die Medien rassistisch sind, das wissen wir, das müssen wir nicht mehr irgendwie skandalisieren, aber eigentlich müsste sowas viel häufiger gemacht werden, weil das hat einfach was mit der Gesellschaft zu tun und das hat ist auch ein Spiegelbild da der Gesellschaft und was wollte ich sagen? Ja, so. Genau, dass man das eben immer mal auch skandalisiert, um darauf aufmerksam zu machen, weil das ja immer auch in die Gesellschaft reinwirkt und es einfach auch heutzutage total krass ist, was in Medien so zu sehen ist, was da alles möglich ist zu sagen, nicht nur für die Interviewten, sondern auch für die JournalistInnen selber. Das merkt man bei der Diskussion rund um die Geflüchtetenunterkünfte, aber insbesondere dann nochmal speziell, wenn es um Antiziganismus geht, das hatten wir ja vor zwei Wochen das Thema, da ist einfach so viel sagbar, dass das eigentlich angegriffen werden müsste und auch damals hätte angegriffen werden können. Also da gab es im Spiegel so die wildesten Fantasien von Parallelgesellschaften, stiller Islamisierung Deutschlands, so all den ganzen, also all das, was man jetzt auch von Sarrazin kennt, das ist eigentlich im Spiegel jahrelang schon gemacht worden und es hätte einem zumindest mal auffallen können und man könnte das auch kritisieren. So. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus eine Wirkung hat, so abgeschlossen in sich selber ist die Linke ja dann auch nicht, dass man nicht so ein paar Anknüpfungspunkte auch hat, wo man auch gehört wird. So wäre dazu meine These. Aber ich glaube, es ist eine Herausforderung an die radikale Linke, sich erstmal bewusst zu machen, will man das? Weil wenn man in die Gesellschaft hineinwirken will, um beispielsweise Themen zu setzen oder um Meinungen abgeben zu können, die dann auch wiedergegeben werden, bedeutet das ja zumindest für viele Gruppen, mit denen ich Kontakt habe, die ich kenne, eine sehr andere Arbeitsweise. Angefangen von einer gewissen Öffentlichkeit, der man sich stellt, über, ich sag mal, Diskussionsformen, die das ist ein bisschen zynisch, die nicht darauf abzielen, wer hat das, wer kennt die meisten Adorno-Zitate in- und auswendig, sondern wie schaffe ich es eben auch in die Gesellschaft hineinzuwirken? Was sind denn Themen und wo kann ich diese Themen durch meine Informationen, durch mein Wissen bereichern, verändern, erweitern, was auch immer? Und ich glaube, das Erste ist, also natürlich haben wir eine Chance reinzuwirken, aber erstmal muss eine Verständigung stattfinden, ist das gewollt? Und was hat das für eine Konsequenz für die jeweils eigene Gruppe oder eben auch für die radikale Linke in einer Stadt? Aber da würde ich ja, also zumindest kommen wir ja gerade eigentlich von dem Punkt, auch in der Linken gibt es eine ganze Menge Rassismus und über den müsste man heute vielleicht auch nochmal sprechen. Da würde ich ja sagen, das klingt gerade wieder so, wir müssen mal in die Gesellschaft raus und müssen mal kritisieren, die merken das alle gar nicht. Aber genau das Gegenteil beobachten wir doch gerade. Wenn wir zurückgucken auf die Zeit, sehen wir doch, da nimmt gar keiner Anstoß und kriegt gar keiner irgendwas mit, weil das ganz genauso funktioniert. Also ich frage mich, wie gerade dazu kommt, dass man jetzt so viel nach draußen muss und warum das nicht bedeutet, hier muss gerade auch mit sich selbst erstmal was passieren. Na, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich sage nicht so, und jetzt alle nach draußen und ab morgen alle Interviews mit was weiß ich was für einer riesengroßen Tageszeitung, das meine ich nicht. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich mich erstmal mit mir selber beschäftige, im Sinne von, wo könnten wir denn anders vorgehen? Kriegen wir überhaupt mit, was in dieser Stadt passiert? Oder bewegen wir uns in unserer Glaskuppel, die im Umfeld linke Szene ist, wo ich überhaupt keine Informationen mehr bekomme aus einer anderen, ja, aus einer anderen Gesellschaft in der Stadt, in der ich lebe? Ich habe so ein ganz krasses Beispiel. Ich hatte das Caro letzte Woche schon erzählt. Ich hatte einen Vortrag in einer anderen Stadt in Westdeutschland und habe am Ende des Vortrags gesagt, dass so ein Ding für mich ist, was ich aus NSU rausgezogen habe. Wir reden ständig über, in Anführungszeichen, Migranten, aber die wenigsten haben wirklich Kontakt zu Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund oder wie auch immer. Und dass eigentlich eine Voraussetzung, um was zu ändern ist, wäre, dass man versucht, mit den Leuten einfach ganz normal in Kontakt zu kommen. So wie man mit anderen auch Kontakt hat, dass man letztendlich auch nicht mehr von Menschen mit Migrationshintergrund redet, sondern eben von Menschen, was weiß ich, die, wie auch immer sie heißen, und sie halt als Menschen, als Personen wahrnimmt und auch mit ihnen agiert und kommuniziert. Bei diesem Vortrag waren 3 türkische Familien und ein Mensch, dessen Mutter Inderin, der Vater Iraner ist. Wir sind am Ende des Vortrages, sitzen dann noch in so einer kleineren Runde zusammen und dieser eine Mensch mit indisch-iranischem Hintergrund sitzt mit am Tisch. Die einzige, die sich den ganzen Abend, die kommenden 2 Stunden mit ihm unterhalten hat, war ich. Und das finde ich schon krass. Also, dass sogar nach dem Vortrag, wo man genau darüber spricht, dass es wichtig ist, mit den Leuten einfach mal in Kontakt zu kommen. Wenn ich den nicht mag, kann ich immer noch sagen, ich mag dich nicht. Aber wenigstens erstmal dieses Kennenlernen, dieses, wie heißt du? Warum bist du zu dem Vortrag gekommen? Hast du irgendwie Bock, was mitzumachen? Das war immerhin ein Vortrag organisiert von einer Antifa-Gruppe. Und da war null Kommunikation und null Interesse. Aber gibt das nicht den Leuten mit dem sogenannten Migrationshintergrund auch immer noch mal so eine Extrastellung, also so ein Herausheben dessen, wo die herkommen, wo die Wurzeln sonst noch irgendwas liegen? Also das ist doch auch dann gleich wieder eine Reduktion der Person auf, ja, auf ihre Herkunft oder die vermeintliche Herkunft oder so. Also das finde ich auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Mir geht's nicht um einen Kulturrassismus, aber mir geht's darum, dass wenn Menschen auf Vorträge kommen und ich... Vielleicht kenne ich das einfach auch anders. Und die sitzen da plötzlich in einem Vortrag von einer Gruppe, in der ich Mitglied bin oder in der ich organisiert bin. Oder ich habe, was weiß ich, diese Veranstaltung selber sogar mitgemacht. Und dann interessiert sich ein Mensch, ist mir scheißegal, was er für eine Hautfarbe hat oder wo er herkommt oder was weiß ich, interessiert sich und bleibt nach dem Vortrag noch mit sitzen. Dass ich dann wenigstens mal frage, wie heißt denn du? Hast du Lust, irgendwie mitzumachen? Hast du bisher schon was gemacht? Was meinst denn du dazu? Dieses Normale. Und das jetzt natürlich, in dem Fall geht es konkret um jemanden, der einen Migrationshintergrund hat. Aber diese Ignoranz und dieses in seiner Glasblase drinbleiben. Man ist in seiner kleinen, wunderbaren Gruppe, da hat man seine alltäglichen Streits und dann hat man optimalerweise noch eine zweite, andere linke Gruppe, mit der man sich dann fetzt. Das macht man dann sehr gerne, auch häufiger mal auf Indymedia. Aber ansonsten ist es also langsam wirklich deprimierend. Also es hört sich hart an, aber ich erlebe das irgendwie seit 20 Jahren. Und das ist, ja, irgendwann tut's nur noch weh, dass dieselben Fehler ständig wiederholt werden. Und mir geht's nicht um Kulturrassismus, sondern der Mensch ist da, der Mensch hat Interesse, der sitzt 2,5 Stunden bei einem Vortrag und setzt sich danach noch mit hin. Dann kann ich den doch mal irgendwie ganz normal aufnehmen. Das finde ich ja an sich auch total gut, aber das hat ja Gründe, dass auch der Großteil der Menschen, die hier sitzen, sich eben in Blasen bewegt. Und die Gründe sind ja gar keine selbstgewählten, die wir jetzt mal eben überhüpfen. Also ich wäre total dagegen, irgendwelchen Menschen anzusprechen, nur weil die mir jetzt nach irgendwelchen Äußerlichkeiten oder anderen Dingen, es gibt ja verschiedene andere Diskriminierungsformen noch, weil ich jetzt quasi die Quoten Queers, Disabled Person, POC, wie auch immer, in meinem Umfeld haben will, sondern genau das Gegenteil oder das Problem daran, dass sich diese Kreise nicht überschneiden, sind ja eben die diese Gesellschaft so zusammenhalten, also eben ein kapitalistisches System mit den verschiedenen Ausgrenzungen, mit den verschiedenen sich überschneidenden Separierungen. Und genau, da habe ich und wahrscheinlich viele andere hier auch wenig Überschneidung, bis auf dann die Leute zum Beispiel, die es dann eh schon geschafft haben oder die eh schon relativ weit sind. Das ist ja alles erstmal auch ein gesellschaftliches Problem und nicht per se auf einer persönlichen Ebene zu lösen. Also ich glaube, so eine Embrace- und Rumrennen-Haltung ist da ja nicht richtig. Ich gebe dir im Einzelbeispiel natürlich recht, aber ich horche da gerade mehr raus, als nur mit dem einen Menschen hätte mal jemand reden sollen. Es geht nicht um nur mit dem einen Menschen hätte mal jemand reden sollen. Darum geht's nicht. Sondern mir geht's um Grundverhalten, was abhanden gekommen ist oder was nicht wahrgenommen wird oder wie auch immer. Ich kann auch ein nächstes Praxisbeispiel bringen. Flüchtlinge in Jena, gibt ja überall gerade Flüchtlinge und es gibt sehr viele Gruppen, die sich in Jena jetzt plötzlich das Thema Flüchtlinge auf ihre Agenda geschrieben haben. Die reden alle ganz viel über Flüchtlinge, was gemacht werden müsste und so weiter und so fort. Das, was die Flüchtlinge in Jena gerade brauchen, ist jemand, der ihnen beim Tapezieren hilft, weil sie nicht wissen, wie viel sie brauchen und so weiter und so fort. Weil jetzt die eine konkrete Familie, die kommt halt aus Syrien, bei ihnen ist es normal, da werden die Wände gegipst und fertig. Die haben jetzt eine Wohnung bekommen, da ist keine Elektrik drin, da ist gar nichts drin, die Wände sehen aus wie Rotz. So, die Gruppen unterhalten sich alle darüber, was man machen müsste. Und wie man ja, dezentrale Unterbringung und diese ganzen Schlagwörter, die es in der, nicht nur in unserer Szene, sondern die es auch darüber hinaus in der im weitesten Sinne alternativen oder politisierten oder wie auch immer Gesellschaft gibt. Aber wenn es konkret wird, sind sie nicht da. Oder sie kriegen es ja nicht mal mit, was konkret benötigt wird. Aber das ist ja auch ein Plädoyer für ein Ernstnehmen der Menschen als Menschen, die eben zu fragen und nicht rumzuprojizieren, was die jetzt wohl brauchen, ja, sondern... Das selbe Beispiel wie vorhin. Nee, bei dem anderen Beispiel wolltest du auf eine Person zugehen, weil du... also oder. Nein, wir sitzen an einem Tisch. Es ist eine geschlossene Gruppe, die diesen Vortrag organisiert hat. Ich als Referentin sitze mit dran und es kommt ein Mensch dazu. Und die geschlossene Gruppe öffnet sich nicht. Further in the tape, I came across another part that made me throw my headphones right off my head. I couldn't believe what I heard. Led Zeppelin's Stairway to Heaven again was voted the most popular tune of rock's history. Keep that in mind as I share this taped excerpt with you. In the lyrics of the song, they sing the Piper is calling you to join him. She's buying her Stairway to Heaven. We know that's not possible. This is where the subliminal message comes in that we've been talking about in the previous interview. Subliminal message is a satanic message that was put on their records in reverse. The needle will go in the opposite direction. You say that I've never heard of anything like that before. Probably not, but many, many people have. What I'm talking about, and you're going to hear it in a few moments. They sing backwards in human voices. What do you choose? Was ich dazu noch oder so ungefähr dazu noch gern sagen würde, ist ja, dass das, wo, was heute sicherlich noch diskutiert wird und was vielleicht auch währenddessen hätte gemacht werden können oder die einzige Möglichkeit, die es gegeben hätte, wäre sozusagen Realpolitik gewesen. Also das ist ja weg von so einem revolutionären Gestus oder so, ist das ja wirklich reiner Abwehrkampf gegen Rassismus, dass man sich dagegen stellt. Und das sind dann zum Teil eben eher realpolitische, sozialdemokratische Forderungen als linksradikale Forderungen. Und da müssen wir dann später bei der Praxis nochmal gucken, wie weit man sozusagen sich in dieses Feld reinbegibt, wie man sich da positionieren kann und ob man sozusagen zu einer Analyse kommt, dass das das einzige oder mit einer der einzigen Punkte ist, die momentan und vielleicht wahrscheinlich auch damals eben nötig waren. Also, dass man eher konkret in Abwehrkampf gegen gesamtgesellschaftlichen Rassismus, gegen Antisemitismus und so weiter sich eben begibt und sich da also auch die Statements rausgibt, sich probiert da eine Sprecherinnenrolle zu nehmen oder ob man das eben nicht macht. Aber darum geht's ja auch. Und ich glaube auch, dass das zum Teil daran liegen könnte, da kommen wir sicherlich später nochmal zu, dass man das eben nicht macht, weil man vielleicht lieber Exklusivthemen, die nur in der linken Rolle spielen, wo man eben nicht in die Gesellschaft reingeht, sich lieber damit beschäftigt. So, also davon mal ab, dass das was natürlich mit dem Rassismus in der Linken zu tun hat, aber dass die politischen Möglichkeiten sind da ja sehr eher unradikal zum Teil. So. Was ich gerade noch einen total spannenden Punkt finde, Katharina, du sagtest gerade, das ist so ein Grundverhalten, was abhanden gekommen ist. Und ich würde halt, glaube ich, da eher die Gegenthese aufstellen und einfach sagen, okay, ist denn dieses Grundverhalten, Leute in geschlossene Gruppen einzubeziehen und so weiter und so fort, war das überhaupt jemals da? Also da erinnere ich mich jetzt gerade an diesen Vortrag von Thomas Ebermann, der letzte Woche hier war und der hat eben genau gesagt hat, okay, es gab nämlich genau damals total wenig Kontakte und das liegt halt auch einfach, ne, und dann würde ich quasi auf meine nächste Frage hier auf dem Podium dran anschließen, was hat das denn mit uns zu tun? Also was hat ein gesamtgesellschaftlicher Rassismus mit der Linken selber zu tun? Und ist das denn irgendwie, das ist doch eigentlich auch gar kein Zufall, dass eine deutsche, weiße Linke so funktioniert, wie sie funktioniert und dass da halt auch Rassismus ein total virulentes Problem einfach ist, dem sich irgendwie auch nicht gestellt wird und dass genau dieses eben nicht kritisch sein mit einem Vokabular wie Dönermorde etc., dass da auch einfach mal der Finger in die eigene Nase wandern muss. Also das wäre da ganz stark meine These. Also abhanden gekommen ist es, also ich kenne es einfach aus Jena Anfang der 90er Jahre anders, bis 94 ungefähr, 94, 95. Also da weiß ich nicht, da war auch eine Notwendigkeit vorhanden, dass man die eigene Gruppe sozusagen öffnete, dass man mit den anderen Gruppen und auch mit anderen Menschen viel mehr kommunizierte, einfach weil die Bedrohungssituation eine andere war. Also da, ja, da lief das zumindestens nicht überall, nicht immer und nicht komplett, aber da lief es noch anders. Und erlebe ich halt heute auch in Jena so, dass jede Gruppe ihr eigenes Ding macht und geschlossen bleibt. Darauf habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber ich dachte, ich antworte mal auf diese Frage, was hat das mit uns zu tun? Und zwar bin ich da, letzte Woche ist die Mitte 2014 Studie veröffentlicht worden. Das ist von der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie, mit der so rassistische, chauvinistische, antisemitische und ähnliche Verhaltensweisen in der Bevölkerung erfasst werden. Das ging so ein bisschen durch die Presse, weil es deutlich gemacht hat, wie grassierend der Antiziganismus in der deutschen Gesellschaft gerade ist. Beispielsweise sagten 55,4% der befragten Deutschen, dass sie ein Problem damit hätten, wenn Sinti und Roma in ihrer Nachbarschaft wohnen würden. 26,5% sagten, Deutschland sei gefährlich überfremdet. Und in dieser Studie habe ich mir das Cluster angeguckt. Parteizugehörigkeit wurde nämlich erfragt. Und da gibt es dann, das ist nicht von vielen, aber da kommt man dann auf die, gibt es ein Cluster, das heißt Ausländerfeindlichkeit. Das muss man sich natürlich alles sehr kritisch angucken. Ich glaube, für so eine Einleitung reicht das aber trotzdem. Und da liegen die CDU und die Linkspartei, also die Leute, die zuordbar waren, auf derselben Zahl. Nämlich bei 16,9% erfüllen die diesen Cluster Ausländerfeind oder Ausländerfeindin. Und das führt dazu, zu dem, was wir eben auch hatten. Vielleicht sind Gesellschaft und oder Restgesellschaft und Linke natürlich immer gar nicht so weit auseinander. Und das ist auch erstmal ja gar nicht, oder nein, natürlich ist das ja schrecklich, aber das ist ja nicht so gemeint wie ihr Schweine oder so, sondern das heißt eigentlich eher eine Aufgabe, an der man sich abzuarbeiten hat. Und das sieht man dann eben auch im Einzelnen, hätte ich den Eindruck, nämlich im Umgang mit dem NSU. Also eben zum Beispiel in diesem Modus, du hattest das schon beschrieben, in dieser Delegation der Schuld, also wo so in der Gesamtbevölkerung gesagt, naja gut, da gab es dann diese Nazis, die rennen durch die Gegend und knallen Leute ab, dass daran aber natürlich all die NachbarInnen, all die ehemaligen MitschülerInnen, all die Leute, die mitgekriegt haben, der wird doch gesucht. Also in deinem Vortrag fand ich das mal total beeindruckend, als du beschrieben hast, wie klein eigentlich die ganze Szenerie war, in der die sich versteckt haben, dass die eigentlich ihren SchulfreundInnen über den Weg laufen mussten die ganze Zeit, dass das ja auch passiert ist. Also es gibt ja diesen einen ehemaligen Mitschüler, der dann irgendwann einen der Uwes getroffen hat und damit dann und so weiter. Also auf kleinstem Raum gibt es eine Mittäterschaft und zwar eine sehr breite, auch jenseits von Blood and Honor, sondern einfach in der Bevölkerung. Und wenn man so ein bisschen in diesem Untersuchungsausschuss zugeschaut hat oder im Prozess auch zuhorcht, dann gibt es da diesen Hausmeister mit dem Hitlerbild auf dem Fernseher, weil das ist ja die einzige Erinnerung an den Bruder oder so. Also man kriegt einfach einen Einblick in die Realitäten jenseits dieser Szeneviertel. Und die sind einfach sehr, sehr schrecklich. Und damit man sich davon abgrenzen kann, ist der Hauptdiskurs in den Medien ja sowas gewesen, wie da gibt es dann diese Mörderbande, da gibt es diese Nazis, die bringen Leute um. Und von links gibt es das eigentlich auch sehr ähnlich. Also da gibt es dieses, was wir jetzt hier gerade machen, dieses ganze Thematisieren Rassismus auch in der Linken oder so. Es gab bestimmt ein paar hundert Veranstaltungen schon zu NSU, aber in so vielen ist das nicht Thema gewesen. Ich habe eine ganze Menge Texte zu NSU im letzten Jahr gelesen. In so vielen ist das nicht Thema gewesen. Da merkt man natürlich auch einen Umgang damit. Dafür gibt es aber sehr, sehr viel Texte, wie eng die Geheimdienste da drin hängen. Es gibt sehr, sehr viel Texte, wie gut organisiert die Nazis waren. Es gibt also diese Wegschiebebewegung, die ist total ähnlich, die geht nur auf verschiedene Punkte. Und ähnlich ist auch der Umgang im Nachhinein eben mit so einem Büßerbekenntnis. Also die Gesamtgesellschaft hat dafür den NSU-Untersuchungsausschuss und jetzt den Prozess. Da wird am Ende dann die Schäpe und mal gucken, wie viele von den anderen Angeklagten verknackt. Dazu hat man doch diese tolle Aufklärung geschaffen, was auch immer die für den Staat jetzt besonders bringen soll, außer ein paar neuen interkulturellen Trainingsmethoden bei der Polizei. Aber damit kann man sich zurücklehnen. Da sagte Högel dann auch, das war die Vorsitzende der SPD-Fraktion in diesem Untersuchungsausschuss, nee, jetzt wäre auch mal gut. Man hätte das jetzt, also als die Frage aufkam, verlängert man das Ganze? Super viele Fragen sind noch offen, man kann ganz gar viel gar nicht beantworten. Nee, das tut man lieber nicht. Die Opferfamilien brauchen jetzt auch mal Ruhe und das wäre ja auch schon überall so gelobt worden, die Arbeit des Untersuchungsausschusses. Ja, und in der Linken macht man das aber auch wieder relativ wenig. Man macht einfach seine paar Demos und seine paar Veranstaltungen, aber wie viel ist denn da gekommen? Wenn wir von Demonstrationen reden, welche gibt es denn da überhaupt, die zum Prozessauftakt in München? Es gab eine in Zwickau, die in Hamburg. Ja, vielleicht noch ein, zwei mehr. In Köln gab es noch eine große. Die, also ich habe mir den Aufruf nicht immer angeguckt, aber war das nicht die mit Verfassungsschutz auflösen, also wo es so explizit auch nochmal um Verfassungsschutz ging? Also genau, man macht das so ein bisschen und schiebt das weg und das ist ja auch, und da kämen wir dann jetzt so ein bisschen zu dem, vielleicht ist das auch einfach gut gelernt. Also bei mich erinnert das sofort an eben auch Umgang mit NS. Mich erinnert das sofort an so einen knoppischen Begriff von, also Guido Knopp, diese furchtbaren Dokus. Da gibt's dann so ein paar Täter, die haben das gemacht und dann macht man diese tolle Aufarbeitung. Und dank der ist man wieder wer. Und dann kommt die Berliner Republik, dann gibt's den Antifa-Sommer, also diese ganze deutsche Geschichtsschreibung bis hin zum Krieg in Jugoslawien, den man ja wegen Auschwitz macht und nicht dagegen. Das ist ja genau so eine Bewegung. Also ist quasi dieser Umgang mit den eigenen rassistischen Zumutungen eigentlich schon ein sehr gut erlernter, würde ich als Frage zurückgeben. Ich würde das unterstützen, aber vorher noch mal sagen, dass auch so eine erste Frage, was hätten wir denn tun sollen, sozusagen an so einem Idealbild und auch an einem Selbstbild einer Linken hängt, also dass man eben beispielsweise gegen Rassismus kämpft, dass man Nazis beim Morden in den Arm fällt und noch so ein paar andere Punkte, die sich jetzt speziell auf das Thema zuspitzen lassen, dass das eben dass die Linke diesem Idealbild in keinster Weise gerecht geworden ist. Und wenn man jetzt guckt, sozusagen, woran liegt das, kommen wir ja genau zu dem Punkt, nämlich, dass es innerhalb der Linken offensichtlich auch einen Rassismus gibt, dass wenn Menschen von Morden betroffen sind, die nicht zur eigenen Peergroup gehören, seien es sozusagen, so, um jetzt mal vom Hauptteil der Linken, wie sie leider aussieht, auszugehen, dass es keine Deutschen sind und dass es keine Linken sind, dass man das dann nicht mitbekommt und dass es letztlich so ein Bild ergibt von der NSU mordet rassistisch, die Polizei ermittelt rassistisch, der Verfassungsschutz hat auch seine Finger mit drinne, die Medien berichten rassistisch und der Linken ist auch durch den eigenen Rassismus der Blick verstellt, das sehen zu können, was da los ist. So im Nachhinein gab es schon ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, wir haben es euch ja immer gesagt, Nazis morden und die Polizei ist rassistisch und die Medien auch und so, aber also das ist ja dann nur so ein allgemeines Bla, also so konkret hat das meines Erachtens niemand geahnt, weil die Person hätte es wahrscheinlich schon dann mal gesagt, dass sie selbst die einsame Rufer im Wald war. Genau, und so dieses gelernt ist gelernt, wie geht Deutschland mit Nazimorden um, ist wirklich, also die werden da auch immer besser sozusagen. Also bei Brandanschlägen in den 90ern ist der Bundeskanzler nicht zur Beerdigung gegangen, aber jetzt bei der Kolbstraße, als da am Wochenende dieses große Volksfest war, da ist Gauck eben dabei gewesen und Sigmar Gabriel stellt sich irgendwie hin, ja, die Bombe galt auch mir. Also das ist wirklich, das wird immer perfektionierter und ist auch wirklich krass dann vor Ort zu sehen. Man hat eigentlich das Gefühl, dass Deutschland aus Nazimorden eher noch Kraft schöpft, weil dann nach außen gezeigt wird, wir gehen da so vorbildhaft damit um, als dass es irgendwie da an was rütteln könnte, dass diese Morde passiert sind, dass sie gesamtgesellschaftlich zugelassen würden. Also das zu dem gelernt ist gelernt, das sieht man total deutlich und das ist auch wirklich erschreckend. So. Wobei ich da zwei Ebenen sehen würde, weil also für die Betroffenen der Kolbstraße war das wichtig, dass der Gauck kommt und Hände schüttelt. Finde ich jetzt nicht gut, finden andere bestimmt auch nicht gut, aber für die war das ein Symbol der Anerkennung, der Rehabilitation, der Wahrnehmung als Opferangehörige und. Also ganz viele Sachen, die da mitgeschwungen haben. Und ich glaube, das sollte man zumindest nicht absprechen, den Opferangehörigen, den Betroffenen, die dort vor Ort waren, ändert aber nichts und nimmt nichts und soll nichts von der Kritik nehmen. Und dann einfach mal bewusst machen, die Kolbstraße ist eine Geschäftsstraße. Die hat natürlich ein Interesse dran, genauso wie viele andere Geschäftsstraßen, die es, was weiß ich, wo überall in Deutschland gibt, an erster Stelle möglichst viele Kunden zu bekommen, die auch möglichst viel kaufen. Und momentan läuft halt insbesondere gut alles, wo Deutschland drauf ist, weil die WM bevorsteht. Heißt, zum 10-jährigen Jahrestag der Kolbstraße gibt es in der Kolbstraße eine Deutschland-Fußballtorte, Deutschlandfahnen, Baseballcaps mit Deutschland drauf, was gab's noch? Trikots, also alles, was sozusagen, ja, was in der Konsequenz Geld, Umsatz und so weiter bedeutet. Ist die Frage, was macht man an so einem Tag als radikale Linke oder wie auch immer, wenn man durch diese Kolbstraße läuft und so ein Unwohlsein empfindet und weiß, aber diese Läden sind ja die Läden der Betroffenen, die damals vor 10 Jahren A, die Läden beschädigt, B, die Personen verletzt. Dazu kommen noch die Trauma, die im Anschluss gekommen sind oder seitdem da sind. Und dann noch die rassistischen Ermittlungen. Und auch wir haben damals nichts gemacht und erst seit 2011. Und jetzt stehen die da und verkaufen Deutschland-Sachen. Das ist irgendwie, da stößt man so an Grenzen der eigenen Handlungsmöglichkeiten, weil man eben zwischen zwei Ebenen mindestens, in dem Moment zumindest unterwegs ist. Zu den 90ern oder zu diesem gelernt ist gelernt. Ich glaube, was eine ganz wichtige Sache ist, dass wir lernen, unseren eigenen Analysen zu vertrauen und unseren eigenen Erkenntnissen. Also ich würde nämlich nicht sagen, dass Linke komplett, total und so weiter versagt hat. Das, was Antifa in den 90er Jahren geleistet hat, kann man gar nicht hoch genug schätzen. Das ging damit los, dass Freiräume im weitesten Sinne, und damit meine ich zum Beispiel für Ostdeutschland, waren es oft Stadtviertel, erkämpft haben, in denen man sich frei bewegen konnte, ohne eben von Nazis ständig zusammengeschlagen zu werden oder in denen sich Nazis nicht bewegen, was in dem Moment bedeutet, die Atmosphäre ist eine ganz andere, wenn Nazis nicht mehr vor Ort sind. Und das spreche ich diesen Leuten nicht ab, sondern dafür habe ich Respekt vor diesen Leuten, die dafür oft genug auch ja sehr viel Blut gelassen haben. Und dann auch wahrnehmen, diejenigen, die in den 90ern, noch Anfang der 2000er entsprechend unterwegs waren, die haben natürlich auch dafür gesorgt, Nazis zurückzudrängen. Und das ermöglicht zumindest einen Raum, in dem überhaupt erstmal eine andere Kultur nicht nur möglich ist, sondern in dem man überlegen kann, wie gehen wir jetzt weiter vor, wie gehen wir weiter damit um. Also da kommt von mir zumindest ein, da gehe ich nicht mit euch konform, gelernt ist gelernt und die Linke, die Antifa verhält sich genauso wie die Komplettgesellschaft. Nein, macht sie nicht und hat sie gerade in den 90er Jahren nicht gemacht. Aber dieses den eigenen Analysen vertrauen. Also es gibt diese Papiere aus linker, Antifa, radikaler, wie auch immer Szene, die genau das, was NSU später dann gemacht hat, auch in Wort und Schrift schon festhält. Und warum kommt dann niemand auf die Idee, wenn er so einen Mord fünfmal hintereinander, sag ich jetzt mal, dieselbe Waffe verwendet, selbe Gruppe, Personengruppe betroffen, die aus der dann die Menschen gesucht werden, die ermordet werden. Warum kommt keiner auf die Idee oder warum hat keiner diesen Kurzschluss im Kopf? So was Ähnliches gab es doch da schon mal, da gab es doch ein Papier. Könnte ja sein, dass wir selber uns da überhaupt nicht vertrauen, ist doch, oder unserem Wissen, unseren Kenntnissen, das ist doch, also, ja, dass es nicht gelernt ist, gelernt, sondern das ist eigentlich schade. Weil da wäre zumindest eine Chance gewesen, ein anderes Wissen zu transportieren. Ob es was geändert hätte, ist eine andere Frage. Da geht es ja auch zweimal jetzt bei dir um Menschen. Und zwar einmal um die Opfer des Rassismus. Und genau, das bedeutet ja gar nicht, dass die unsere linken PartnerInnen sind. Also das ist ja immer das ewige Rätsel. Also genauso wie man sich doch zumindest hoffentlich vor jede Moschee oder sonst irgendwelche Kirchen stellen würde, wenn die von Nazis angegriffen würde, bedeutet das ja nicht, dass man, was da drin vor sich geht, dann zum Beispiel gut findet. Ich würde mich ja sogar vor die B5 stellen, wenn die Nazis die angreifen. Da will ich aber trotzdem nicht hin. Irgendwo sind Grenzen, finde ich, aber okay. Aber also die Frage ist ja, als AntifaschistIn stellst du dich eben den Nazis in den Weg. Und das und das ist ja auch das Ziel, weil du deren Morde, deren Angriffe auf die Körper etc., die unterbinden willst. Das tust du ja nicht, weil die Opfer von denen dir jetzt insbesondere sympathisch, nett oder politisch genehm sind, weil das wäre ja eine andere Form, sondern im Politischen wäre das ja immer genau. Dann sollen die in der Kolbstraße, also mir würde es auch kalt den Rücken runterlaufen, ich würde da dann aber auch einfach nicht mehr sein. Und was macht man als Linke dann da? Das müsste man mal überlegen. Was? Flugzeug und fliegt nach Leipzig. Genau, und dann ist doch eher die Frage, ist das eigentlich die eigene Veranstaltung da? Also gerade zu Gauck müsste man jetzt ja eigentlich noch eine ganze Menge, wie der gerade in das aktuelle Deutschland passt. Aber du hast noch was anderes Spannendes gesagt, nämlich diesen Punkt vom Vertrauen in die Theorie und Vertrauen in die eigenen Erkenntnisse. Und das ist ja auch immer wieder so ein Punkt. Also wie oft, wenn man sich zum Beispiel diese ganzen, ich beschäftige mich im Moment sehr viel mit diesen Mobbildungen vor diesen geflüchteten Unterkünften, die es so seit einem Jahr in extrem zunehmender Menge gibt und beobachte das, monitor das ein bisschen. Wenn man sich diese Menschen anguckt und gerade wenn es dann eben längere Beiträge im Fernsehen gibt, der unbewusste Gedanke durchzuckt mich jedes Mal wieder, dass machen die ja eh nicht. Das sind Leute, denen geht's beschissen, aber das ist doch gerade Aufspielerei vor der Fernsehkamera oder so. Also gerade, wenn ich mich an diesen Wolgast-Bericht, Panorama, glaube ich, wo dann die Leute schon ankündigen, dass sie das Haus anzünden wollen, wenn tatsächlich Geflüchtete kommen sollen und so. Genau, aber das ist natürlich so wichtig, genau an dem Punkt dann zu sagen, nee, auch die, genau das sind die Leute, die dann eben zum Mord schreiten. Und auch so ein Saufskinhead kann halt eben zu einem NSU-Mitglied werden. Das ist ja auch genau der Fall gewesen. Würde ich auch total stark machen. Zu dem gelernt ist gelernt, das ist ja so eine Ex-Post-Geschichte. Ich habe gar nicht gesagt, was die Antifa gemacht hat, war eine Katastrophe. Ich habe nur gesagt, im Umgang damit unterscheidet doch das, was die, und da benutze ich für diesen komischen Begriff, die Linke bisher so praktiziert, nicht so sonderlich viel von der Restgesellschaft. Und ich käme halt, und dafür sitze ich hier ja heute auch immer wieder auf den Punkt, dass es halt eben eine starke, also das ist halt eine Zäsur, die da passiert ist. Es ist was aufgedeckt worden, was so vorher offensichtlich ja auch nicht vorstellbar war, trotz des Wissens um diese ganzen Konzepte, also diese ganzen Mordanschlagpläne und so, das lag ja alles offen, aber das wollte, konnte sich halt keiner vorstellen und das hat Gründe. Und darüber komme ich dann halt eben zum Punkt zu sagen, okay, da ist was passiert, das eben uns angeht, und zwar uns angeht jenseits auch von dem nach draußen gehen, was ich auch richtig finde, aber was eben auch bedeutet, genau, Auseinandersetzung auch mit sich selber, und zwar ganz persönlich, aber eben auch in der Peer Group, aber eben auch, das ist doch wichtig, also darum geht's mir in dem Punkt. Ja, das würde ich ähnlich sehen, und auch nochmal zu diesem, die eigenen Analysen ernst zu nehmen. Also klar, wenn man so Bücher über Deutschland liest oder auch zum Beispiel Bücher über den Umgang mit NS oder auch wenn man Texte selbst veröffentlicht, letztlich habe ich das Gefühl, hält man das doch eben für eine Zuspitzung. Aber eigentlich sollte man das genauso glauben, wie man es auch schreibt. Das wird mir auch in dem ganzen Zusammenhang von NSU auch immer deutlich. So wie da beispielsweise ZeugInnen vor Gericht aussagen, die reden über den NSU, wie Reden über den NS zum Teil analysiert wurde, also mit Auslassungen, Beschönigungen, die versprechen sich sehr oft, weil sie es einfach verdrängen müssen, beispielsweise, dass sie zufällig mit Naziterroristen im Urlaub waren und das erst im Nachhinein erfahren haben. Also dieser Abspaltungsprozess von dass es Nazis in der Gesellschaft gibt, dass es auch was mit der Gesellschaft zu tun hat, was mit einem selbst zu tun hat, das läuft dort wirklich eins zu eins so, wie man es auch aus der Analyse kennt. Insofern sollte man es auf jeden Fall auch ernst nehmen. Und das auch nochmal zu dem, wie sympathisch sind einem die Opfer, das fällt mir immer mal wieder auf, dass in Texten betont wird, dass die NSU-Opfer so sehr freundlich waren und Familienväter und so, wo ich dann denke, ja, wäre es okay gewesen, wenn die von Nazis ermordet werden, wenn die nicht so nett gewesen wären? Oder, also das ist wirklich abstrus, dass man sich das auch noch teilweise als Linke, also ist auch in linken Publikationen so, noch selber einreden muss, dass die da ganz nett sind, dass sie es nicht verdient haben. Aber wer hat das denn verdient, von Nazis ermordet zu werden? Also so, das nochmal dazu, das ist wirklich zum Teil wirklich ein sehr absurder Diskurs so. We'll be right back. Ich finde ja nochmal zu diesem Punkt mit den eigenen Analysen und irgendwie auch Wissen weiter behalten innerhalb der Szene und darauf wieder zurückgreifen, würde ich halt schon nochmal ein bisschen kritischer nachfragen, okay, ist das aber nicht auch ein bisschen... Willkürlich ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gefasst, aber ne, es wurde jetzt gerade schon gesagt, okay, es gab irgendwie in den 90ern und auch schon früher immer wieder Gruppen und Texte, die betont haben, okay, Nazis morden halt so, und das ist halt irgendwie ein Wissen, was irgendwie dann doch wieder hinten überfällt oder in den richtigen Momenten nicht gewusst wird, und dann aber andererseits die Analyse, wir sind aber eine antirassistische Linke, das bleibt halt in so einer Selbstbeweihräucherung. Also, dass man halt irgendwie dann sich selber so ein bisschen entschuldet, im Sinne von wirklich entschulden, was den eigenen Rassismus angeht. Also ich glaube, da ist es ja schon auch nicht zufällig, welche Sachen immer wieder vorgeholt werden müssen, um die radikale Linke daran zu erinnern, und welche Sachen so ein bisschen dann unter ferner liefen bleiben, und ob dann nicht auch irgendwie genau dieser ganze Umgang in der Aufarbeitung mit dem NSU und dann dieses, das hattet ihr ja vorhin auch schon, dieses, ja, das war der Staat oder das war der Verfassungsschutz, dass da diese ganzen schon auch verschwörungstheoretischen Implikationen einfach ganz doll eine deutsche radikale Linke nutzt, um sich einfach selber davon freizumachen. Ja, das stimmt. Da kommen wir, glaube ich, auch beim nächsten Punkt auch nochmal zu den... da sind wir gerade hingesprungen, genau. zu den Verschwörungstheorien. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Aber das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Ja, ja, deswegen, bevor ich jetzt zum nächsten Punkt springe, Entschuldigung, ein bisschen übermotivierte Moderation hier vorne, geht nochmal die Frage zurück an euch, oder wollt ihr noch irgendwelche Beiträge zu der Diskussion? Jetzt hatten wir schon sehr viele Punkte nacheinander folgend irgendwie abgehaspelt. Was sagt denn ihr dazu? Wir wollen ja auch mit euch diskutieren und nicht nur hier oben. Also von hier oben kamen ja auch einfach schon krasse Vorwürfe einfach. Also ich glaube, dass hier sehr viele Leute im Raum sitzen, die sich irgendwie auch als radikale Linke begreifen. Und es wurde auch gerade hier mehrfach gesagt, ey, hier eigener Rassismus am Start und so, geht ihr damit alle d'accord? Oder? Ein Punkt, den wir hier vielleicht nicht gestreift haben, ist der, dass die Neonazis mit der Gründung des NSU im Prinzip ihr komplettes Vorgehen komplett verändert haben, in dem Sinne, dass wir uns eigentlich immer die Vorstellung gemacht haben, dass politische Morde, politische Gewalt immer als solche erkennbar ist. Das ist ja auch ganz typisch für Terrorismus. Und es war auch immer in der Vergangenheit ganz klar, auch wenn es vielleicht von den Gerichten nicht so festgestellt wurde, dass die Gewalt, dass Morde immer ganz klar rechtsradikal motiviert waren. Das war ja, das haben die Nazis, die vom NSU, haben dies ja ganz, ganz stark vermieden, ihre Politik, ihre Motivation überhaupt in die Öffentlichkeit zu tragen, was ja normalerweise das Ziel von Terrorismus ist. Und das ist eine Sache, wo man sich vielleicht überlegen sollte, dass die das eben ganz bewusst ihr Vorgehen verändert haben, um sich, dass es eine neue Strategie der Nazis ist, die den Linken damals vielleicht nicht so klar war, eben weil sie es vermieden haben, offen politisch überhaupt in Erscheinung zu treten. Kann ich kurz dazu eingehen, bevor du drankommst, oder wollen wir erst die Fragen? So wie ich es sozusagen jetzt mir auch angelesen habe, stimmt das so nicht. Also rechter Terror hat sich schon vor dem NSU dadurch ausgezeichnet, dass es eben keine Bekennerschreiben gab, keine Bekennerschmierereien und Ähnliches, sondern dass da die Tat die Botschaft ist. Also so dieses Bekennerschreiben-Ding, das kennen wir ja zum Beispiel von der RAF. Und so wurde auch in den Behörden Terrorismus analysiert, also dass man sozusagen Terrorismus nur dann erkannt hat, wenn dann Bekennerpamphlet dazu gegeben wurde, aber auch rechter Terror vorm NSU hat das nicht gemacht, und eigentlich wäre dieses Wissen auch durchaus vorhanden gewesen, und die Tat ist da die Botschaft, und die Botschaft, die kommt auch an, und die ist auch beim NSU angekommen. Nicht in der Gesamtgesellschaft, aber die migrantische Community hat verstanden, also in Teilen verstanden, was passiert, und die Neonazi-Szene hat verstanden, was passiert, ohne Bekennerschreiben. Also diese Botschaft war durchaus auch klar. Und da würde also ich meine jetzt sagen, das jetzt so nicht im Sinne von Bekennerschreiben, sondern mehr, dass die Tat, die dann offensichtlich war, dass sie dann immer auch im Subtext eine rechtsradikale Position innehatte, warum dieser Mord begangen wurde. Und diese Offensichtlichkeit der Motivation, die hat der NSU ja ganz klar vermieden, beziehungsweise er hat die Motivation, er hat den die implizierte Bekennung sozusagen, die hat er ja jahrelang nach hinten geschoben. Und das ist etwas, was die Rechten vorher nicht gemacht haben. Meistens waren die Verbrechen ja, auch wenn es keine Bekennerschreiben gab oder so, sie waren ja als Rechte oder politische Verbrechen erkennbar. Und stimmt nicht. Also für Deutschland kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß, dass es zumindest in England eine ähnliche Serie gegeben hat. Und da sind aber die Ermittlungsmethoden der Polizei von vornherein ganz andere. Ich will jetzt nicht, weiß nicht, wie die Linke in England damit umgegangen ist, aber da wird grundsätzlich, wenn jemand getötet wird, verletzt wird, der einen Migrationshintergrund hat, wird grundsätzlich ermittelt, ob die Tat einen rassistischen Hintergrund hat. Und erst wenn das ausgeschlossen ist, geht sozusagen in andere Richtungen. Also Combat 18 hat es in England ähnlich gemacht. Ja, das ist schon klar, dass es, ich meine nur für den deutschen Rechtsradikalismus und für die deutsche Linke war diese Sache, sage ich mal, neu. Man hätte sich eigentlich aus dem Ausland denken können, das war ja schon immer sozusagen eine Methode der Faschisten, sich nicht zu bekennen und dass man das nicht erkannt hat, aber das ist auch ein bisschen schwierig, das auf andere Länder, von anderen Ländern sozusagen zu importieren. Es ist nicht schwer, weil wenn man sich die Analysen der 90er Jahre anschaut, aus Antifa, aus linke Szene und so weiter, wenn man sich anschaut, welche Outings gemacht wurden, dann werden eben exakt Outings gemacht, Blood and Honor entsteht, Combat 18. Man sieht die Symbolik plötzlich bei den Nazis auf der Straße. Und die Wissenschaft Texte in Bezug auf Anschläge in England und USA, die war auch hier zugänglich. Und ich weiß, dass auch hier schon in den 90er Jahren das gelesen wurde. Und von daher ist es ein bisschen zu einfach zu sagen, es ist halt ganz neu und deswegen. Man hätte es wissen können und auch wir hätten es wissen können. Oder zumindest hätten wir einen Verdacht bekommen können. Ich glaube, dazu kann man auch nochmal sagen, dass es ja der Diskussionsgegenstand gerade der ist, dass die Linke dort ganz genau so funktioniert hat wie der Rest der Gesellschaft und wie auch die staatlichen Institutionen. Und dass das ja gerade der, glaube ich, Punkt ist, das jetzt mal ein bisschen zu problematisieren, zu analysieren und zu gucken, woran mag das gelegen haben. Es gibt ganz viel Hinweise darauf, dass die unterschiedlichsten Leute, die unterschiedlichsten Institutionen und auch Zusammenhänge bis hin zur Kenntnis vom NSU Bescheid gewusst haben und dieses Wissen unterdrückt haben. Auch jetzt im Zusammenhang mit der Kolbstraße ist es nochmal aufgetaucht. Es gab eine Studie aus England, von Scotland Yard, die den Ermittlern zur Kolbstraße nahegelegt haben, das zu überprüfen, weil das Muster identisch war zu den Morden in England, zu den Bombenanschlägen in England. Es gibt in Baden-Württemberg und Bayern eine FBI-Studie, die von den jeweiligen Ermittlungsgruppen in Baden-Württemberg und Bayern abgeglichen werden sollte mit den Serien in Baden-Württemberg und Bayern, wo diese Ermittlung abgebrochen worden ist. Es gibt hier in Hamburg die Geschichte mit dem Geisterbeschwörer, der ganz gezielt durch die Hamburger Polizei eingeführt worden ist, um zu vertuschen konsequent auszuschließen, gewollt auszuschließen, dass es sich um einen rassistischen Mord gehandelt haben könnte. Und solche Beispiele gibt es noch an anderen Orten. Dieses Wissen ist vorhanden gewesen und der Mechanismus, mit dem die Linke das nicht wahrgenommen hat, ist der gleiche wie der gesellschaftliche Mechanismus der Verdrängung. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, gab es für mich jetzt zwei wichtige Beiträge, Katharina und Hannes, die jeweils von der anderen Seite her sich dem Punkt genähert haben, wie das passieren konnte, dass dieses Wissen nicht durchdringt und nicht verdrängt. Ich versuche das mal klar zu kriegen, ob ich das richtig verstanden habe. Bei Hannes höre ich raus, dass es eigentlich ein allgemeines Wissen in der Linken darum gibt, dass im Nationalsozialismus das ganze Volk gewusst hat, was passiert ist, also von 1933 bis 1945, und das entweder verdrängt, verschwiegen oder begeistert mitgemacht hat, nach 1945 aber nichts mehr wissen wollte davon, dass sie es gewusst haben, dass sie mitgemacht haben und so weiter und so fort. Wir haben uns heute, glaube ich, zu fragen, und zwar tatsächlich so, wie das auch vom Podium genannt worden ist, alle einzeln persönlich unterliegen wir den gleichen Verdrängungsmechanismen. Haben wir die gleiche Methodik, mit der wir bestimmte Dinge einfach ausblenden und nicht wahrnehmen wollen? Und wenn wir sie haben, welche Rolle spielt dann das, was wir vor uns hertragen als politischer Aktivismus da drin? Trägt er nicht sogar noch dazu bei, diesen Verdrängungsmechanismus zu festigen, zu aktivieren, sich selber immer ein gutes Gewissen zu machen, voll vorne zu stehen, immer unterwegs zu sein und so, und dann hat man ja sozusagen seinen Teil gemacht und geleistet. Aber das Drama wird immer größer. Wir werden uns eines Tages die Frage zu stellen haben, fiel mir zwischendurch ein, als Hannes den Jugoslawienkrieg erwähnt hat, warum wir die heute stattfindenden faschistischen Morde in der Ukraine nicht wahrnehmen. Oder dass dort eine faschistische oder halbfaschistische Regierung durch die deutsche Regierung installiert worden ist. Das 10 Jahre später werden wir Gelegenheit haben, uns zu fragen, wie konnte das passieren? Warum haben wir damals nicht Generalstreik gemacht in Deutschland? Ja, dann ist das aber zu spät. Katharina hat nochmal einen anderen Zugang gehabt. Die hat nämlich gesagt, bis 1994 hatten wir gar keine Muße sozusagen oder im Druck der Angriffe, uns irgendwie in unseren Gruppen zu zerlegen. Was ist in der Zwischenzeit eigentlich passiert unter linken und antifaschistischen Strömungen? Ich würde ganz nach vorne stellen, jede Kritik, jede Selbstkritik, jede kritische Auseinandersetzung mit den Verhältnissen in diesem Land ist denunziert worden, ihr Antideutschen. Jedes Nachdenken über das, was in diesem Land passiert, ist dadurch denunziert worden, unter anderem mit Anti-Intellektualismus denunziert worden und hat damit auch viele produktive Ansätze von Strategiebildung und überhaupt auch Erkenntnis auf die Verhältnisse mindestens stark behindert, vielleicht sogar zerstört, viele Leute in die Resignation getrieben oder aber auch in Haltung getrieben, die dem eigentlich nicht wirklich was entgegensetzen konnten, sondern sich darüber nur beschweren konnten. Umgekehrt sind daraus Zusammenhänge entstanden, auch nicht sonderlich strategiefähig gewesen sind und auch nicht sonderlich tief erkenntnisführend gewesen sind, die mindestens jetzt mit NSU sozusagen auch an ihr Ende gekommen sind. Und damit das kein Co-Referat wird, höre ich jetzt einfach mal auf an der Stelle. Man scheint schon eine gewisse Lustigkeit im Podium zu sehen. Es gab da auch noch eine andere Meldung, auf jeden Fall, oder hat sich die... Das hat sich jetzt eigentlich fast schon wieder so ein bisschen erledigt, aber mir war das wichtig, nochmal rauszustellen in Reaktion auf den Wortbeitrag gerade. Es ist auch bei Katharina gerade schon so ein bisschen implizit angeklungen, aber was so eine Lehre ist aus NSU, die jetzt zum Glück hoffentlich gezogen worden ist und die aber mit linke migrantische Gruppen eigentlich schon Anfang der 90er Jahre gezogen haben, ist so dieses, wenn in Deutschland jemand mit einem migrantischen Hintergrund ermordet wird, dann muss man immer davon ausgehen, dass es eine rassistisch motivierte Tat ist, solange bis das Gegenteil bewiesen ist. Und das hätte auch schon klar sein können bei den NSU-Morden. Und es ist im Prinzip erstmal egal, wie irgendwie bis dahin rechtsextreme TerroristInnen gemordet haben, sondern das ist was die Linke daraus hätte ziehen müssen, schon lange so. Und was man halt auch hätte lernen können von migrantischen linken Gruppen, weil die das halt da schon gesagt haben, das hat halt niemand hören wollen. So. Und es ist heute noch so. Und das finde ich erschreckend, weil eigentlich ist das ja schon so ein grundsätzliches Ding, was daraus mitgenommen wurde. Und trotzdem ist es heute noch so, dass man diese Diskussionen hat. Also wenn in einem geflüchteten Heim irgendwie es brennt und man erstmal davon ausgeht, man muss das irgendwie aufklären und man muss erstmal davon ausgehen, dass es eine rassistisch motivierte Tat, dann muss man sich trotzdem immer noch diesen Diskussionen stellen, ob man jetzt nicht gerade ein bisschen zu alarmistisch ist oder ob man nicht irgendwie ein bisschen zu doll den Finger in die Wunde legt oder so. Und ich finde, das ist so ein bisschen so das Basic, was man hieraus mitnehmen muss. Also das muss da sein jetzt, das muss funktionieren, irgendwie genau diese Herangehensweise. dann schließe ich da nämlich mal an, weil unsere nächste Frage ist so ein bisschen, okay, wie sieht denn eine richtige Beschäftigung mit dem NSU aus oder was sind daraus resultierende Konsequenzen? Also so ein bisschen so diese Frage, und nun? Also die würde ich euch gerne stellen hier oben. Also als erstes, ich glaube, es gibt keine richtige Beschäftigung mit dem NSU, sondern das Erste wäre, jetzt kommt ein bisschen bla und plupp, aber es ist trotzdem wichtig, sich auf dem Stand zu halten. Was passiert da gerade? Was sind die neuesten, ja, wie ist der aktuelle Stand? Wie viele V-Leute sind es aktuell, die aufgeflogen sind? Ich finde es nämlich nicht unwichtig, egal wie viel Rassismus darüber hinaus existiert, sollte das nicht vergessen werden und sollte weiter in der Beachtung sein. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass im NSU-Prozess regelmäßig Nazis sitzen. Als Unterstützer für Ralf Wohleben, Holger Gerlach, André Eminger, vielleicht auch für Beate Zschäpe, aber jedenfalls aus deren Neonazi-Umfeld, dass die zum Teil mit sehr eindeutigen Positionen auf T-Shirts dort sitzen und dass das natürlich für die Betroffenen nicht unbedingt das Tollste ist, um nicht zu sagen, das ist jedes Mal wieder wie so ein neuer Angriff, der da stattfindet, auch wenn es kein Nonverbaler ist, kein Gewalttätiger. Und insofern ist es eine Aufforderung, wenn es irgendwie die Chance gibt, zum Prozess zu fahren und die Plätze einfach zu besetzen, sodass dort eben keine Nazis mehr reinkommen können, die ja eben regelmäßig da sind. Das Zweite ist, André Eminger steht regelmäßig in den Pausen vor dem Gericht und ja verhält sich da, wie sich eben Nazi verhält, freut sich, grinst zynisch, wenn die Nebenklageanwälte oder eben auch die Opferangehörigen rauskommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man da jetzt was machen müsste, aber ich bin der Meinung, wenn man sich zum Beispiel konkret neben ihn stellt und ihm klar macht, hier an diesem Platz nicht an dem Ort, wo die Nebenklage rauskommt, nicht an dem Ort, nicht an der Tür, die Opferangehörigen benutzen, sondern du suchst dir irgendwo anders einen Platz, wo du eben nicht gesehen wirst und wo du nicht mit deinem zynischen Grinsen den Leuten regelmäßig immer noch ja wie so einen Stich mitgeben kannst. Das sind so Sachen, die sollten wir eigentlich als Linke hinbekommen. Uns da eben im Prozess aufzuhalten, sofern ihr die Chance habt, aus Hamburg ist ja nur ein Stück weiter weg, aber vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit. Das vielleicht als Erstes. Für diese parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sind nicht unbedingt, glaube ich, das Traumziel, was eine radikale Linke fordern kann oder fordern sollte. Weil die Möglichkeit, da selber mitzumachen und ja, vielleicht auch was verwerten zu können, Einfluss zu nehmen und ähnliches mehr, sind sehr begrenzt. Aber die Chance dieser parlamentarischen Untersuchungsausschüsse ist sehr hoch, wenn entsprechend Personen drin sitzen, die da, ich sag mal, auch denen es nicht nur darum geht, am Ende Deutschland einen Persilschein auszustellen oder Thüringen oder welchem Bundesland auch immer. Insofern, Hamburg hat keinen. Ich weiß, dass es hier Bestrebungen gibt, ich weiß, dass es die Interessen gibt, aber da mit zu unterstützen, die Personen, die das fordern, selber mitzufordern, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt, gerade jetzt aktuell aufgrund des V-Mannes, der die Corelli-CD übergeben hat und, gibt es eigentlich genügend Ansatzpunkte, wo man auch aus einer radikal linken Perspektive sagen kann, wir brauchen hier dringend eine Untersuchung des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz im Zusammenhang mit NSU. Die verweigern dem Generalbundesanwalt, dass der V-Mann in München im Prozess geladen wird. Das muss man sich mal vorstellen. Die schützen sozusagen weiterhin die Nazis vor entsprechenden Ermittlungen, die dazu führen könnten, dass eine Aufklärung im Zusammenhang NSU stattfindet. Das geht ja eigentlich weiter. So wie es in den 90ern war, so wie es in den 2000ern war und so wie es jetzt zumindest in einigen Bundesländern immer noch ist. Und es gibt kaum einen Aufschrei schon wieder dagegen oder eine Empörung zumindest, wo man sagt, es kann doch wohl nicht wahr sein. Der Nazi weiß was, der Nazi hat die CD, an der Corelli mitgewirkt hat. Corelli ist jetzt tot, der kann leider nicht mehr befragt werden. Jetzt wollen wir aber hier den V-Mann in München hören. Aber verweigert eben das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz. Und ich finde, das sind so Sachen, wo man in die Gesellschaft hineinwirken kann, ohne sich selber zu sehr zu verbiegen. Und wo es auch sehr konkret wird und wo es zumindest eine Hoffnung oder eine Chance gibt, dass es am Ende auch was bewirkt. Das wird dich schockieren, ich finde das natürlich auch alles. Und zwar ganz einfach deswegen schon, weil aus dem ganzen NSU-Ding einem ja wieder auch so klar wird, wie im Zweifelsfall allein man auf der weiter Flur stehen wird. Und das da komme ich gleich nochmal drauf zu. Und wie wichtig es ist, sich jetzt auch schon alles zum Beispiel an Wissen und an Informationen zu greifen, die überhaupt zu holen sind. Denn du beschreibst ja sehr gut, wie schwierig das ist, überhaupt an irgendwas ranzukommen. Also die Arbeit, die eben verschiedene Leute in diesen Untersuchungsausschüssen und eben in irgendwelchen Gremien leisten, die ist ja kaum hoch genug zu bewerten. Nämlich genau deswegen, weil da überhaupt mal Sachen eben durch dann diese Abschlussberichte zum Beispiel für uns als linke Szene zur Beobachtung mal da sind, welche V-Leute, wo, wie ist eigentlich die Strategie des Bundesamts für Verfassungsschutz. Dadurch kommen ja so Sachen raus wie, okay, wir wissen jetzt, diese Nazi-Terrorgruppe wurde vom VS finanziert. Also die Frage ist immer noch, welche Interessen dahinter standen oder so, aber das muss man ja erstmal so festhalten, das ist ja für sich schon Katastrophe genug. Also wäre mein erster Punkt auf jeden Fall genau, beobachten, mitnehmen, was geht, das ist super wichtig, was da alles rauskommen kann. Dazu beobachten, was passiert denn rund um den Prozess. Einer der Zeugen, der vorgeladen werden sollte in Heidelberg, wie heißt der noch? Florian Harrich, begeht Selbstmord, bevor er befragt werden kann zum NSU. Unser geliebter Kronzeuge. Also ich finde, das muss man konkret machen. Florian Heilig ist auf dem Weg zur Befragung beim LKA in seinem Auto und verbrennt in seinem Auto. Also Selbstmord, als es startet. Selbstmord klingt da ein bisschen anders, als er verbrennt in seinem Auto. Okay, nee, es war ironisch gemeint. Also im Sinne von, man weiß es nicht, ich weiß nicht, ob der Selbstmord begangen hat oder nicht, aber das ist doch etwas, wo ich dann erstmal hinschaue. Wenn dann auch noch einer der offensichtlich wichtigsten Zeugen an Diabetes stirbt, dann wundere ich mich auch. Und das soll jetzt eben nicht, und wir werden bestimmt ja noch über Verschwörungstheorien reden, dabei ist es natürlich total wichtig aufzupassen, was gibt es an Fakten, was wissen wir, und im Zweifelsfall, wir haben es in der Radiosendung sehr häufig diskutiert, eben immer zu versuchen, einen Schritt zurückzugehen und eher da zu bleiben, was man sich selbst belegen kann, bevor man eben sich eine Weltansicht baut und eine Erklärung für all diese Geschehnisse baut, nur weil die einem in den Plan passt. Aber das sind ja erstmal Auffälligkeiten, die es zu beobachten gilt und wo ich mir auch ernsthaft Sorgen mache. Dann gibt es die Frage einer linken Praxis. Und das wäre ja zum Beispiel auch sowas, was man anführen könnte. Also warum, ich habe das Antifa-Infoblatt im Abo, da habe ich noch nicht gelesen, dass es in der Antifa-Szene gerade eine riesen Praxisdiskussion gibt. Da wundere ich mich aber drüber, weil wenn das so ist, dass der Staat Nazi-Terroristen unterstützt, was ja in großen Teilen so gedacht wird, wie viel bringen dann Outings, wie viel bringen dann die ganzen Aktionsformen, die wir bisher haben, was bringt denn eine Demonstration, das müsste man sich jetzt ja alles auch nochmal überlegen und das steht auch irgendwie an, also man kann ja nicht einfach so weitermachen, ich habe vorhin diesen Begriff gesagt, Zäsur, es steht wirklich einfach mal alles auf der Frage und das passiert ja auch, also in Berlin gibt es die schöne Initiative aus dem schrecklichsten Grund, da ist Burak Bektaş auf offener Straße erschossen worden, das war eine Gruppe junger Männer, die standen in Neukölln auf einer Straße, da ist ein Typ auf die zugekommen, hat direkt das Feuer eröffnet, ist abgehauen, ist nicht erwischt worden, ist weg. Das war kurz nach dem NSU, Ähnlichkeiten sind, oder zumindest die Idee, dass das was miteinander zu tun haben könnte, im Sinne Vorbild oder so, sind nicht so richtig von der Hand zu weisen, gepackt worden ist der nicht. Es gibt ein Bündnis, was sich zusammen mit den Angehörigen in Berlin eben um Burak Bektaş-Initiative, die ganz explizit ganz andere Arbeit macht, als das, glaube ich, linke Bündnisse vorher gemacht hätten und die auch selber sagen, sie machen das wegen des NSUs. Also deren Hauptzielgruppe wäre zum Beispiel eben nicht eine Veranstaltung in der Roten Flora zu machen, die richten sich explizit an die Nachbarschaft, an den Kiez und an die Angehörigen und Freunde und Freundinnen von Burak. Da entwickelt sich also eben ein ganz anderer Umgang und ich glaube auch ein sehr wichtiger und guter Umgang. Ja, und sonst gilt natürlich immer, sich eben von der eigenen Ohnmacht nicht fertig machen zu lassen, weil die wird ja immer größer, umso mehr man sich mit diesem Komplex beschäftigt. Und natürlich will man ja trotzdem was tun und muss das ja auch in dem Mensch sein, was man so hat. Ja. Ich finde, bei der Frage, wie beschäftigen mit dem NSU, also wie kann man sich dem als radikale Linke nähern, so diesem Themenkomplex, finde ich ja nach wie vor auffällig, dass sich da einfach kaum mit beschäftigt wird, also so für mein Gefühl. Genau, da ist immer noch die Frage, woran liegt das? Also ich habe mich auch mal gefragt, sozusagen, wenn man 2010, wenn da jemand gekommen wäre und gesagt, ja, stell dir mal vor, da fliegt eine Neonazi-Terrorzelle auf, was glaubst du, wie wird die Linke reagieren? Und ich hätte mit Sicherheit was Optimistischeres gesagt, als jetzt der Fall ist. Also es werden immer mehr Skandale auch von den Medien aufgedeckt und von den Untersuchungsausschüssen und im Prozess und so. Und die Reaktion aus der Linken ist, oder ich kann es ja auch eher nur fürs Umfeld dann sagen, ich kann ja dann nicht auf die rechtliche Linke auch projizieren, aber ist dann häufig so nix. Also das ist mir bis heute immer noch so ein bisschen unverständlich, warum sich damit nicht so richtig beschäftigt wird. Und wenn sich beschäftigt wird, wird ja, wir haben es auch gerade schon angedeutet, häufig auf so Verschwörungstheorien zurückgegriffen. Also das heißt, die Antworten werden sich selber gegeben. Es gibt einfach unheimlich viele offene Fragen und es gibt wirklich viele Merkwürdigkeiten, die man auch im Blick behalten sollte. Aber gleichzeitig sollte man halt nicht aus so einem Bedürfnis heraus die Antworten zu bekommen, sich diese Antworten selbst ausdenken oder selbst sozusagen, ja, selbst geben, weil das einfach auch momentan so eine Dynamik annimmt. Das ziehe ich sozusagen auch aus dem Internet. Also die Antwort ist auf jeden Fall, es war der Staat. Zum Teil geht es so weit, dass die drei halt wirklich gezielt vom Staat gelenkt wurden und dann vom Staat auch umgebracht wurden. Und was da passiert bei diesen Diskussionen ist, dass die Mordopfer des NSU aus dem Blick geraten. Und zwar bis hin zu, dass auch plötzlich Mundlos und Böhnhardt Mordopfer sind. So, das wird alles so gleich gemacht und die Opfer geraten aus dem Blick. Und was auch aus dem Blick gerät, ist die Gefährlichkeit der Neonazi-Szenen. Die wird nämlich eigentlich damit runtergespielt. Wenn man sagt, das ist der Staat gewesen und die haben die gelenkt, dann sind ja die Neonazis selber gar nicht mehr so gefährlich. Das wird damit unterschätzt. Und deswegen finde ich einfach die Dynamik an den Verschwörungstheorien, die in der Linken wirklich zum Teil sehr dankbar aufgenommen werden, einfach in dem Sinne gefährlich. Und viele Antworten kann man einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. So, also da muss man einfach ein bisschen geduldig sein. Und alles, was ich persönlich 2011 nach dem Auffliegen dann so mit meinem Umfeld spekuliert habe, ist einfach alles noch viel schlimmer gekommen. Man kann es einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Und wie beschäftigen mit dem NSU? Also ich finde, dass man zum einen so seine Recherchekompetenz, die ja eine Antifa-Szene einfach hat, ausnutzen sollte. Also das heißt, in die alten Sachen reingucken und so weiter. Also probieren da auch eigene Inhalte irgendwie zu liefern, eigene Zusammenhänge oder beziehungsweise Zusammenhänge selbst darzustellen. Und dann geht's aber auch in so eine Richtung, was ich auch wichtig finde, da eine Gesellschaftsanalyse rauszuziehen. Also man kann wirklich, das ist so meine These, am NSU nochmal zugespitzt sehen, was ist Deutschland, was ist deutsche Gesellschaft und was da ist daran zu kritisieren. Das kann man hier wirklich Stück für Stück alles, was auch schon vorher an Analyse da war, hier nochmal zuspitzen. Und das sollte man dann eben auch machen und das eben dann auch ernst nehmen als Analyse. Also das sozusagen für den Punkt vorher, dass man diese Analyse macht und dann nicht sagt, ja gut, aber vielleicht ist Deutschland ja doch nicht so super schlimm oder so, sondern das dann auch wirklich in der Analyse ernst nehmen und das so zuzutrauen. Also das wäre so ein Umgang, den ich ganz sinnvoll fände und sich eben auch damit zu befassen, mal zu den, wie es Katharina auch schon gesagt hat, zum Prozess oder auch mal bei den Untersuchungsausschüssen vorbeizugucken, weil das einfach auch unheimlich spannend ist, das da mal so richtig mitzunehmen. Das ist ja keine Sache, die sich so außerhalb von unserem Kosmos irgendwie abspielt, sondern es sind konkrete Orte, an die man gehen kann. Zum einen natürlich zu Gedenkveranstaltungen und so weiter, kann man auch selber Dinge organisieren. Und zum anderen kann man sich eben auch den Aufklärungsprozess angucken und entsprechend dann auch analysieren. Also das ist ja nicht spielt sich ja nicht in einer anderen Welt ab, aber so kommt mir das oft vor, dass das so behandelt wird. Ja, so eine gewisse Ignoranz in Bezug auf NSU gibt es, glaube ich, schon. Gibt es aber vor allem auch wieder in der Gesamtgesellschaft, so ein vermeintliches Wissen. Wir wissen ja sowieso schon, wie es passiert ist, und wir wissen, dass die V-Leute und wir wissen, dass Staat und wir wissen die ganzen Ermittlungsfehler, Verwicklungen, Skandale und so weiter und so fort. Also es gibt so oder so keine Empörungswelle mehr, auch wenn jetzt der nächste V-Mann auffliegen sollte demnächst irgendwann. Das ist alles schon Gewohnheit in einem gewissen Sinne. Und ähnlich ist es eigentlich in der linken Szene zu beobachten, mit dem Unterschied, dass es eine zumindest wahrnehmbare, größere Empörung nicht gegeben hat. Also wenn in Berlin 3000 auf die Straße gehen, so viel waren es, glaube ich, bei der einen Demonstration, das ist für Berlin nichts. Also muss man sich einfach mal bewusst machen, da laufen bei anderen Demonstrationen 5.000 bis 10.000 oder noch mehr Leute. Mir geht gerade so ein Stück weit durch den Kopf, ihr kennt bestimmt alle NSU-Watch, oder? Wer von euch liest die Protokolle? Es gibt auf die Protokolle, also ich finde das krass, weil NSU-Watch ist eigentlich ein sehr geiles Projekt. Über Antifa-Gruppen sozusagen bundesweit, die sich zusammengeschlossen haben, Spenden einsammeln. Darüber werden 2 Leute finanziert, die den Prozess komplett mitschreiben, dokumentieren und das dann im Anschluss auf Deutsch und auf Türkisch, am Anfang hat man es noch mit auf Englisch, veröffentlichen. Die deutschen Protokolle haben einen durchschnittlichen Zugriff von 1.000 Personen, die das lesen. Und das ist hart. Und das spiegelt das wider, was in der linken Szene los ist, also in Bezug auf NSU. Vielleicht einfach mal heute Abend auf den Blog gehen und sich mal ein Protokoll durchlesen. Die sind sehr lang, die sind sehr ausführlich. Aber eigentlich, meine Güte, das macht NSU-Watch, macht es nicht für die Gesamtgesellschaft per se als solches und alle und überhaupt. Sondern da geht es eigentlich auch genau darum, das Wissen, was in Antifa-Gruppen, in Recherchegruppen vorhanden ist, zu bündeln, Informationen aus dem Prozess möglichst ohne Kürzung für diese Antifa-Gruppen wieder rauszugeben und zu ergänzen um die einzelnen Dossiers, die es wiederum aus den Antifa-Gruppen gibt. Also dass beispielsweise, wenn ein Nazi als Zeuge gehört wird, dann auch ein bisschen mehr zu dem noch dasteht, als nur das, was er über sich im Prozess sagt. Guckt mal, es ist gar nicht so schwer, da mal drauf zu gehen. Wollen wir zu Verschwörungstheorien? Ja, mach doch mal. Bitte gerne. Das Wort ist deins. Also, ich lehne diese Verschwörungstheorien auch ab in Bezug auf NSU. Aber ich diskreditiere auch nicht grundsätzlich Sachen als Verschwörungstheorie, solange sie bei einer Frage bleiben, das als erstes. Also die Antworten, da sage ich dann schon, Vorsicht, Verschwörungstheorie, bei Fragen aber nicht, eben weil überhaupt nicht klar ist bisher, wie ist das Ganze abgelaufen. Wir haben ein paar sehr geile Ansätze für Verschwörungstheorien. Die erzähle ich jetzt einfach mal. Also wir haben einen Polizisten, der am 4.11.2011 in Eisenach mit war und der sich im Anschluss anonym, nicht, also der kam, aber der Name und so weiter soll alles keine Rolle spielen und will auch nirgendwo aussagen, der sagt, der BND war vor Ort. Der kam plötzlich am 4.11.2011 in Eisenach dazu. Stellt sich natürlich die Frage, was für einen Grund sollte ein Polizist, der dort vor Ort mit dem Tatort sozusagen aufräumt, warum sollte der danach zur Fraktion Die Linke in den Thüringer Landtag kommen und so eine Geschichte erzählen? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Der 4.11. als solches, finde ich, ist eigentlich eine Hollywood-reife Story. Die ersten, die vor Ort sind, die 2 Polizisten, es gab ja sehr lange das Gerücht oder die Information, dass sich Mundlos und Böhnhardt erschossen hätten, beziehungsweise Mundlos Böhnhardt sich, weil die mitbekommen haben, dass die 2 Polizisten kommen. Und sozusagen aus Angst, aus Sorge, aus was weiß ich auch immer. Wir hatten die 2 Polizisten im Untersuchungsausschuss in Thüringen. Ich hatte eine halbe Stunde lang einen Lachkrampf und konnte keine Frage stellen, weil das waren Patt und Patterchen. Oder kennt ihr den Polizisten von Simpsons mit einem Donut in der Hand? Das waren sozusagen, also wegen den 2 Polizisten hat sich nie im Leben irgendjemand jemals erschossen. Ich glaube, dass die 2 sehr gute Polizisten, so als Straßenpolizisten, wie auch immer man das nennt, unterwegs sind, aber mehr nicht. Der eine von beiden hat sich hinter einer blauen Papiermülltonne versteckt und der andere hinter einem kupferfarbenen Auto. Beide sagen, und das ist dann wiederum das, was ich meine mit, ich glaube, dass sie gute Polizisten sind, dass es zwei dumpfe Schüsse gab und einen hellen Schuss. Und einer von beiden ist Jäger und sagt, er kann das sehr wohl unterscheiden. Das eine war eine großkalibrige Waffe und das andere war eine kleinkalibrige Waffe. Es ist in dem ganzen Wohnwagen keine kleinkalibrige Waffe gefunden worden. Ist so eine der Verschwörungstheorien. Eine zweite zum 4.11.2011. Wir haben jetzt in Thüringen die Sektionsprotokolle bekommen von Mundlos und Böhnhardt. In keinem von beiden sind Rußspuren festgestellt worden in der Lunge. Und wenn die Geschichte, die offizielle Geschichte ist ja, Mundlos erschießt Böhnhardt, zündet dann den Wohnwagen an und erschießt dann sich, müsste er eigentlich Rauchspuren, Rußspuren in der Lunge haben. Im Sektionsprotokoll von der Rechtsmedizin Jena wird aber bei keinem der beiden was festgestellt. Gleichzeitig wird ein dritter Täter ausgeschlossen. Es gibt aber Nachbarn aus Eisenach, also die dort wohnen und die das Ganze wie auch immer mit beobachtet haben. Die sagen, da war eine dritte Person. Das sagen die zumindest am 6.11. und am 7.11. und am 8.11. gegenüber der Presse. Jetzt wird das Ganze dort, die zwei Polizisten kommen dorthin, kriegen mit, es brennt, kriegen mit, es wird geschossen, es brennt und geben das natürlich über Funk durch. Und dann kommt große Einheiten Polizei, kommen dorthin und es kommt zufällig auch ein Journalist hin, der diese Polizeireporter, die Polizeifunk abhören und die ganze Zeit auf der Suche sind nach nächsten Bildaufnahmen, die sie verkaufen können. Der kommt dorthin und der fängt halt an zu filmen. Und das Verrückte ist, auf diesem kompletten Filmmaterial, wir haben das bekommen, das ist alles total chillig. Also wenn man bedenkt, da wurde geschossen, der Wohnwagen brennt noch, niemand weiß, sind die tot oder ist da noch jemand Drittes oder kann man ja alles nicht wissen, wenn man kommt. Und die Polizisten laufen da total entspannt rum und es laufen auch ganz normal Passanten in dem Bereich rum, der in dem Moment abgesperrt wird. Dann kommt der Polizeieinsatzleiter, also der das Ganze unter der Chef des Ganzen. Und der hat ja jetzt zwei Varianten. Der hat die Variante, er lässt den Tatort sozusagen absperren, also rund um den Wohnwagen, zieht ein großes Zelt drüber und untersucht den Wohnwagen und das Umfeld des Wohnwagens vor Ort. Er entscheidet sich aber anders. Er organisiert einen großen Transporter und lässt den Wohnwagen mit den Leichen drin in so einem Winkel auf den Transporter hochziehen, bevor da drinnen wirklich eine Spurensicherung oder ähnliches mehr stattgefunden hat. Der Wohnwagen wird dann abtransportiert in ein Fabrikgebäude, Unterstellgebäude in der Nähe von Eisenach. Die Feuerwehr, die vorher vor Ort am Tatort ist, also dort, wo es gebrannt hat, hatten dort auch Fotos gemacht. Die Fotos und die Kamera werden ihnen abgenommen. Niemand weiß, wo die Fotos sind. Also die sind nicht in unseren Akten und die sind nicht in den Akten beim NSU-Prozess. Das ist bisher noch nicht herausgekommen, wo die sich gerade aufhalten. Die kommen dann in diesen Unterstellplatz, nenne ich es jetzt mal, wo der Wohnwagen ist, um eben ihre Nachuntersuchung zu machen. Das müssen die als Feuerwehr so nach einer Weile dann nochmal gucken, kontrollieren, ist irgendwo noch ein Brandherd oder. Die dürfen nicht mehr in den Wohnwagen rein. Ergibt nicht wirklich Sinn, weil so Spuren zerstören ist nicht mehr, nachdem man den Wohnwagen mit in so einem Gradwinkel mit Leichen hochgezogen hat. Und besorgen sich daraufhin eine Wärmebildkamera, um per Wärmebildkamera ihre Nachkontrolle am 4.11.2011 in Eisenach zu machen und festzustellen, in dem Ganzen brennt nichts mehr. So, jetzt ist da drinnen in diesem Wohnwagen, ist alles durcheinander. Die Feuerwehr hat gelöscht, da ist alles voller Schaum, da ist also so ein Dreck aus Ruß und Schaum und das Zeug, was durcheinander geflogen ist und da liegen auch die Leichen, selbst die Leichen erkennt man auf den ersten Blick nicht wirklich auf den Bildern, weil die so von Zeug auf ihnen drauf sind, aber der Polizeichef geht rein und hat nach einer Minute oder einer halben Minute eine Waffe entdeckt, von der der Meinung ist, das sieht aus wie eine Dienstwaffe der Polizei und kommt mit der Waffe raus, lässt die Waffe überprüfen und stellt dann relativ kurz fest, das ist die Waffe von Michel Kiesewetter. Wir haben uns die Fotos im Untersuchungsausschuss angeguckt, die sozusagen angefertigt wurden, bevor er dort rein ist. Man sieht dort keine Waffe. Also da muss man schon suchen, um eine Waffe zu sehen. Und da reicht die Zeit, auch die er selber angibt, reicht dafür eigentlich nicht aus, aber kann ja so ein Glückstreffer, Zufallstreffer, was weiß ich was gewesen sein. Dann kommt das nächste mit der Pumpgun, das habt ihr ja vielleicht schon irgendwie mitbekommen. Also die Winchester, die Pumpgun, mit der die sich erschossen haben, ist einmal Bönhardt erschießen, durchladen, Patrone fliegt raus. Und dann erschießt er sich selber. Aber im Wohnwagen werden zwei Patronen gefunden, also zwei Hülsen gefunden. Dann ist die Frage, wer hat ein zweites Mal durchgeladen, damit die Hülse rausfliegt? Gab es jetzt irgendwelche Tests von irgendwelchen Waffenexperten? Es gibt so eine ganz minimale Chance von 0,01%, dass die Waffe so komisch auf dem Boden gelandet ist, dass dann die Hülse rausgeflogen ist. Also in der Theorie, in der Praxis sagen aber auch die Waffenexperten, es kommt eigentlich nicht vor und es gibt's eigentlich nicht, dass die Hülse, ohne dass jemand durchlädt, rausfliegt. Kann aber sein, dass nachdem er sich die Waffe in den Mund gesteckt hat, sich das Gehirn weggeballert hat, da ist hier hinten wirklich nichts mehr, noch gelebt hat und nochmal durchgeladen hat. Man weiß ja nicht, wie lebensaktiv Nazis sind, nachdem die sich in den Kopf geschossen haben. Dann, ich glaube, es gibt noch so 2, 3, 4 Sachen rund um den 4.11. Also der 4.11.2011 als solches ist eine Wahnsinnsverschwörungstheorie oder eine Verschwörung oder wie auch immer. Und 4.11.2011 hat bisher nur in Thüringen eine Rolle gespielt im Untersuchungsausschuss. Und in München hat der Polizeichef, der Einsatzleiter, zumindest einen Tag schon ausgesagt. Der soll wohl aber noch ein zweites Mal vorgeladen werden, eben weil es so viele Fragen rund um den 4.11.2011 gibt. Und die Hauptfrage ist ja immer noch, wie hat Schäpe erfahren, dass die zwei tot im Wohnwagen liegen, beziehungsweise dass was passiert ist? Wer hat sie darüber informiert, sodass sie im Anschluss dann die Frühlingsstraße 26 in Zwickau in die Luft jagt? Also wir haben ja da auch schon Antworten. Also es gibt auch Antworten, die sozusagen der offiziellen Theorie da entsprechen, wie zum Beispiel, wenn man die zwei Polizisten sieht, weiß man ja, wenn man die jetzt umbringt, dann kommen sie alle und dann gibt's einen Ermittlungsdruck, so, oder aber auch nur weil was brennt, hat man noch keinen Ruß in der Lunge und also ich war bei Gericht, als die Obduktionsberichte da 9 Uhr morgens mal sehr in Einzelheiten ausgebreitet wurden. Und wenn man sozusagen Rauchgas einatmet, dann kann man das auch wieder rausatmen. Also wie auch immer, da gibt es verschiedenes. Der Punkt ist aber sozusagen, wie auch immer. Aber es ist halt die Frage, wie geht man jetzt damit um? Also wenn man sich sozusagen dem Themenkomplex nähert, hält man sich dann an diesen Dingen auf, die man einfach noch nicht sagen kann, oder guckt man auf eine Gesellschaftsanalyse oder recherchiert irgendwie das Nazi-Netzwerk raus? Das würde ich persönlich ja für wichtiger halten. Also diese Fragen kann man immer stellen. Das ist in dem Komplex auch wirklich einfach. Also da gibt's wirklich so unglaublich viele Einzelheiten, die einfach mit dem normalen Menschenverstand oder so einfach nicht so richtig erklärbar sind. Das kann man auf jeden Fall im Blick behalten, aber ich weiß nicht, ob das sozusagen das ist, was man sich als Linke da rausziehen sollte, weil das ja auch so, also ist dann nett, aber das hat dann ja schon mal gar nichts mehr mit einem zu tun, so. Also ich glaube, als Linke kann man sich eins rausziehen, uns sollte es scheißegal sein, wer Mundlos und Bönhardt umgebracht hat oder ob die sich selber umgebracht haben. Die zwei sind tot und das sollte für uns ausreichen. Meine ich jetzt ganz im Ernst, die zwei Nazis sind tot, die zwei, die über Jahre mit Unterstützung von anderen so und so viele Personen umgebracht haben. Da ist definitiv nicht prioritär, zumindest nicht für mich, wer war das? Solange die tot sind, ist erstmal erster Haken gut dran, sozusagen. Und ansonsten, Nazi-Netzwerk, klar, aber da sind wir ja dran, Nazi-Netzwerk. Da wäre es nur cool, wenn aus den Städten, in denen es Opfer gibt, die Antifa-Leute, die radikale Linke, wie auch immer, diverse Gruppen, mal gucken würden, was gab es denn damals für Nazi-Strukturen? Wer war damals beispielsweise in Thüringen unterwegs? War der Thüringer Heimatschutz mal in Hamburg? Gab es Nazis, die 2000 auf der großen Demonstration in Rostock waren, aus Hamburg? Das sind so Informationen, die mega wichtig sind gerade, um dieser offiziellen Theorie, der NSU war eine Zelle, was entgegenhalten zu können. Weil unsere Unterstellung ist, dass NSU nicht eine Zelle, sondern ein Netzwerk war. dass die Mordopfer beziehungsweise die Mordorte nicht zufällig gewählt sind, sondern dass es da immer einen Link gibt, der auf Nazi-Strukturen basiert, die zum Beispiel vor Ort Auskundschaften, die vielleicht sogar auch das Mordopfer selber auswählen, die zumindest in den Tagen, wo dann Mundlos Böhnhardt und wer auch immer mit dem Wohnwagen kommen, denen ja die Infrastruktur zur Verfügung stellen, angefangen von möglicherweise Übernachtung, über wo kann ich mit dem Wohnwagen parken, wo kann ich mich über ein paar Tage aufhalten, ohne aufzufallen und. Und da wäre es sehr cool, weil Hamburg hängt ähnlich wie Köln sehr weit hinterher. So aus, also was so die Information aus Radikale Linke, Antifa, Recherche und so weiter anbelangt. Die anderen Städte sind da zumindest schon dran. Ich würde noch mal einen Meter zurückrudern. Zu den Verschwörungen, ja. Und ich werde auch keine lustigen Details erzählen können. Es gibt ja noch eine ganze Menge mehr Geschichten. Ich finde ja wichtig an dem Ganzen, es gibt dieser Prozess überfordert einen ja in ganz vielen Sachen. Man weiß einfach nicht, was an ganz vielen Punkten dieser Geschichte passiert ist. Also ich kann es auch einfach nicht wissen. Was in diesem Wagen zum Beispiel passiert ist, weiß ich nicht, werde ich auch nicht rausfinden. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Fülle ich das damit auf, was ich mir gern wünsche? Und das würde ich zum Beispiel bei einigen von diesen tiefen Staat-Theorien, also eben immer der Vorstellung, eben mit Nazis morden, angeleitet durch den Geheimdienst, um die Linken niederzumachen. Also es kommt aus einer kalten Krieg-Rhetorik. Die Theorien gibt es in der Linken schon relativ lange. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber da würde ich zum Beispiel sehr aufpassen, bevor ich so eine Position vertrete, wie das zum Beispiel Wolf Wetzel oder so macht, muss ich dafür doch Anzeichen haben, und zwar tatsächlich vorhandene, dass dem so ist. Und das ist ja in ganz vielen Punkten so. Ich kann ganz lange darüber fabulieren, ob noch jemand in diesem Wohnwagen war und das war doch bestimmt der Geheimdienst, der nicht aufdecken wollte, oder das waren andere Nazis oder keine Ahnung. Das bringt mir nur leider gar nichts und das beschäftigt mich damit und das führt dazu, dass ich auf ein falsches Gleis komme im Zweifelsfall, weil es gibt sehr viele von diesen Punkten, wenn man sich den Fortschritt irgendwie in den Aufklärungen rund um die NSU-Causa anguckt, und dann hängt man immer wieder an verschiedensten Ecken. Also allein diese ganze Heidelberg-Geschichte ist ja auch vollkommen Heilbronn. Ist ja auch vollkommen verrückt. Oder diese ganzen Fragen rund um Verfassungsschutz, inwieweit eben der Temme zum Beispiel in dem Internetcafé, solange man da nicht mehr rauskriegt als jetzt, kann man sich das immer nur wieder als ganz große Frage anstreichen. Aber daraus dann eine direkte Beihilfe zu machen, halte ich für unlauter und halte ich auch für ein Problem, weil das einen halt eben abbringt. Wenn wir jetzt gleich fürs Publikum öffnen, würde mich auch die Frage interessieren, warum glaubt ihr, ist, also für die Frage, wie sich dem NSU nähern als, oder dem Themenkomplex nähern als Radikale Linke, warum glaubt ihr, ist das für die Linke eigentlich nicht so ein Thema? Also man, so, das fände ich auch interessant, aber ich wollte nicht die Moderation wegklauen. Sehr gerne kannst du das machen. Ich gebe die Frage einfach mal weiter an euch. Ja, ich würde ganz gern tatsächlich das, also zu was ist der richtige Umgang oder was denke ich, was der richtige Umgang ist. Mich hat ein bisschen irritiert, vor allen Dingen, warum das Katharina ganz am Ende, also diese Sache mit den Protokollen lesen, das fand ich, das ist ein Punkt, der hinter irgendwie das eigentlich von allen im Abschnitt davor Gesagte, nämlich es gibt eine Art von Verdrängung, es gibt ein Nicht-Wahrnehmen und so weiter, da eigentlich wieder zurückrudert. Weil ich finde immer bei, also das gibt's auch in der Beschäftigung mit NS-Geschichte, gibt es immer am Ende ein Kippen in total konkretes Nachforschen, Recherchieren und so weiter können. Und das ist immer nutzlos, man weiß doch schon genug. Also bei NS sowieso, hier weiß man so ein paar Sachen noch nicht, aber eben man muss vielleicht auch ein paar Sachen nicht wissen. Und das wirkungslos bleiben liegt überhaupt nicht daran, dass man jetzt die Enthüllung nicht machen kann oder sowas, sondern das wirkungslos bleiben liegt daran, dass eine permanente Aktivität betrieben wird zum Vergessen können. Und da reinpieksen, irgendwie finde ich sehr viel wichtiger, als letztendlich die Story komplett zu haben. Ja, das als Statement. Campus gibt ja noch nicht mal eine krasse Aktivität in der Linken, die man reinpieksen könnte. Es gibt ja eher so ein Ignorieren. Also ich finde halt, ich kann das ja sozusagen nur für die Hamburger Linke sagen, aber wenn irgendwas, also wenn beispielsweise ein Antifaschist in Frankreich oder so von Neonazis ermordet wird, da gibt es innerhalb von einem Nachmittag eine Mobilisierung von Leuten und da gibt es dann abends eine Demo, auch oder wenn irgendwie ein Projekt geräumt wird oder so. Also es geht ja wirklich auch schnell, also das ist ja da, diese Möglichkeit. Und beim NSU ist das ja gar nicht passiert, da hat das Monate gedauert. So, also ich kann so eine Aktivität gar nicht sehen, das, also so. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass eine Räumung von einem AZ oder so jetzt erstmal nichts, also da hat man ja nicht selber dran mit Schuld oder hat da keinen Anteil dran. So, also da muss man sich ja nicht mit sich selbst befassen, um das irgendwie sich damit zu beschäftigen oder das zu kritisieren. So, aber da gibt es noch eine Frage. Aber mach mal. Aber ich würde das nicht gegeneinander spielen, weil ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, wo habe ich akut noch eine Möglichkeit der Einflussnahme? Das als erstes, also bei einem Haus sozusagen, was geräumt werden soll, habe ich einfach eine Möglichkeit, das noch zu verhindern. Ich glaube, dass bei NSU das Schwierige ist, dass im Anschluss eigentlich so eine Schocksituation da war, zumindest bei Leuten aus meinem Umfeld, so Dinge, die hat man zwar irgendwo mal gelesen, aber man hat sie einfach nicht erwartet. Man hat nicht damit gerechnet, dass es passiert. Und dann auch kaum, also für Thüringen kann ich das sagen, gab es eigentlich kaum eine Möglichkeit, da erstmal, ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt, damit umzugehen, weil dann kam, und das verstehe ich dann unter permanente Aktivität, dann kam schon unser großes Volksfest, die große Party, weil 10 Menschen umgebracht wurden mit 60.000 Besuchern. Also dieses, wo bleibt dann der Raum, wo bleibt die Möglichkeit, sich vielleicht auch erstmal zu finden, vorausgesetzt man will was machen und dann, was kann man machen? Also wir hatten einen Mahngang, glaube ich, da waren 300 Leute und danach war aber auch so eine sehr große Hilflosigkeit. Was mache ich jetzt damit, was machen wir jetzt damit und was können wir überhaupt machen? Also das geht bei mir so eine ähnliche Richtung. Ich glaube schon, dass am Anfang einfach so eine krasse Schockstarre gab. Also weil das einfach so überwältigend, so vermeintlich undenkbar war. Und ich glaube, ein Punkt ist, der einfach jetzt sich immer mehr ergibt und immer größer wird, ist einfach, dass es, was ja auch bei euch durchkam, einfach ein überkomplexes Thema ist. Und so ein Gefühl aufkommt von, okay, wenn ich mich damit beschäftigen will, dann muss ich erstmal 80.000 Seiten lesen und 7 Untersuchungsberichte und dann habe ich vielleicht ein Drittel Ahnung. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, der bei ganz vielen Leuten auch dazu führt, dass sie sich den Thema nicht annehmen, weil das einfach so komplex wirkt und weil es komplexer wird und weil es vielleicht auch die eigene Ohnmacht offenbart, weil es mehr Fragen als Antworten gibt. Also das sind, glaube ich, einfach so Punkte, die gerade dazu führen. Und irgendwie, das findet jenseits davon statt, dass auf Veranstaltungen, auf Demos wenig Leute kommen. Das ist, glaube ich, ein anderes Fass. Also weil da, um an einem Gedenken teilzunehmen, muss ich mich nicht ein halbes Jahr mit dem Thema befassen. Aber ich glaube, so dieses so die Grundintention, ich nehme mich dieses Themas an, wird einfach geblockt durch, okay, das ist einfach ein Riesenfass, was ich aufmachen müsste und das, glaube ich, schreckt viele Leute ab. Ich glaube, was vielleicht auch noch ein Punkt ist, ist, dass die linke Praxis eben zum Teil sehr eventorientiert ist, also dass es eher so auf Einzelevents geht und nicht auf eine kontinuierliche Auseinandersetzung und so die Anerkennung innerhalb einer Szene vielleicht auch nicht darüber läuft, dass man abends erzählt, ja, ich habe heute irgendwie 1000 Seiten Untersuchungsbericht gelesen, sondern eher darauf geht, war man mal geil auf einer Demo oder so. Also das, glaube ich, ist auch nochmal so ein Ding, was einfach eine kontinuierliche Beschäftigung mit dem Thema, wo man sich ja auch gar nicht viel Aktivität unbedingt draus generieren kann, sondern was auch erstmal nur sozusagen einen Wissensschatz in der Linken erstmal schafft, was das, glaube ich, auch verhindert. So, also dass das einfach auch so ein strukturelles Ding sein könnte. Ich glaube, es ist auch Angst. Also Verschwörungstheorien hin oder her, aber wir können definitiv sagen, dass es mehr als 20 V-Leute im Umfeld des NSU gegeben hat, bis dahin, dass über einen V-Mann versucht wurde, Waffen zu beschaffen. Nächster V-Mann hat die Wohnung organisiert und so weiter und so fort. Und das ist gar keine bewusste Angst, ne? Im Sinne von der Verfassungsschutz hängt da überall mit drin. Das meine ich auch nicht, sondern eher, ach du Scheiße, wie tief ist denn dieser Geheimdienst in Nazi-Szene involviert und wie tief ist er möglicherweise auch in die linke Szene involviert? Wir dürfen ja in den Untersuchungsausschüssen nur die Akten Nazis angucken. Also ich glaube, dass schon so ein unbewusstes Ding zumindest bei einigen mit ist, krass, die V-Leute sind einfach überall. Ich weiß das immer nicht so richtig genau. Ich finde aber auch, da hilft dann noch wieder dieses, also ob das jetzt die Komplexität des Themas ist, also in der Linken, Angst vor Komplexität, also ich weiß nicht. Ich hätte eher dann wieder den Blick auf, es passiert halt vielleicht nicht, wobei ich auch da, ich habe das Gefühl, es passiert schon, es passiert nur eben nicht so, wie ich mir das gerne vorstellen würde, weil es mir auch immer explizit darum geht, was das nicht nämlich auch mit allen anderen Praxen zu tun hat. Also ich fände, also auf einer Ebene von, jetzt beschäftigen sich mal alle und lesen alle die Protokolle und wissen alles über den NSU, das brauche ich ja nun wirklich nicht, sondern was es ja bräuchte, wäre doch eine Auseinandersetzung darüber, warum das so passiert ist, was Möglichkeiten wären, in irgendeiner Form Nazis in die Beine zu treten bei solchem Verhalten und aber um das alles zu können, und da würde mir der NSU wichtig werden, nämlich als Stolperstein, der irgendwie den Weg zeigt, dass da gerade was ganz schön Dolles schief läuft. Also vielleicht so dann eher den Punkt mal gedreht. Und ja, das passiert aus anderen Gründen nicht und nicht, weil der NSU so komplex ist oder weil die Leute Angst vor V-Leuten haben, sondern das passiert nicht, weil das super, super unangenehm ist. Ja, nochmal zu dem gleichen Punkt mit der Angst von, was du gerade gesagt hast, Katharina, findest du es wirklich bedrohlicher, dass ein Verfassungsschutz damit drin hängt oder wenn ein Verfassungsschutz damit drin hängt, als wenn eine ganze Bevölkerung nichts merkt, irgendwie, was eigentlich ganz offensichtlich ist. Also ich wollte eigentlich gerade, aber da war da ja die Runde zu Ende, zu dem Kollegen hier zwar neben mir noch sagen, mit dem, die Nazis bekennen sich doch nicht. Es ist doch komplett umgekehrt. Die Nazis haben doch gar keine Chance, sich zu bekennen, ohne dass es und dass es wahrgenommen wird. Also dieses unpolitisch Sein, das sind doch nur Protestwähler, also jetzt, wenn es nicht direkt um Terrorismus geht, dass ganze Dörfer sagen, das sind ein paar Jungs, die da über die Stränge geschlagen sind und so weiter. Das ist doch nicht mal ein nicht zur Kenntnis nehmen, sondern das ist die Kenntnis, also das zur Kenntnis nehmen und einmal komplett umdrehen. Und das macht mir mehr Angst als das Involviertsein von V-Leuten. Also ich glaube, da muss man die Pole komplett umdrehen. Das sollte, also definitiv nein auf die Frage. Natürlich finde ich das schlimmer, der Umgang der Gesellschaft damit, als das V-Leute damit drin hängen. Aber vielleicht ist das auch nur so eine Macke von mir oder wie auch immer. Also bei mir haben sich schon paranoide Zustände entwickelt nach diesem und durch dieses Aktenlesen. Weil, ich sag mal, das eine ist so eine Vorstellung, die man hat, wie der Verfassungsschutz funktioniert und wie er agiert und wie er vorgeht und was weiß ich was. Und das andere ist dann, das Vorgehen zu lesen und fast eins zu eins detailliert, Sekunden, Minuten, wie das da drin steht. Und das ist schon, mir macht es schon Angst, sag ich ganz ehrlich. Und da geht es mir jetzt nicht darum, dass die Angst größer ist und dass das die oberste Priorität hat im gesamten NSU-Komplex, aber ich finde halt auch, man sollte das gerade auch aus einer linken Perspektive nicht unterschätzen. Natürlich müssen wir an die Gesellschaft ran, wir müssen an uns ran, aber Leute, so viele V-Leute auf Nazi-Seite, die da haben. Und natürlich ist es schwieriger, innerhalb der linken Szene V-Leute zu gewinnen, das sagen die auch selber immer wieder vor den Untersuchungsausschüssen. Und das ist auch nur das eine, die V-Leute. Das andere ist das Vorgehen. Es gibt komplett Überwachungen von Leuten, die keine Nazis sind, die aber irgendwann mal mit Mundlos oder was weiß ich wem oder mit einem anderen Nazi irgendwann mal was zu tun hatten. Und da wird ein komplett Telefon abgehört über Jahre. Und die ganzen Sachen sind immer noch in den Akten zu finden. Und diese angeblichen parlamentarischen Kontrollkommissionen, die funktionieren so oder so nicht. Und das sind so dieses Datensammeln über Personen, die sie aufgrund von einer gedanklichen Positionierung in eine Szene einordnen und daraufhin dann diese Personen überwachen. Das finde ich, also jetzt mal unabhängig von diesem NSU-Komplex, ich finde, da müssen wir ran. Ist das nicht verständlich? Es ist eine Gedankenpolizei, die dort besteht. Und das reicht alleine aus, wenn ein V-Mann-Führer oder ein Beschaffer, so heißen die, der Überzeugung ist, dass man diese Person überwachen müsste. Und dann werden entsprechende Anträge gestellt, die werden sofort durchgewunken und dann setzt eine Überwachung ein, die ist, das kriegt man halt nicht mit. Von daher mag das uns nicht stören. Aber ich finde, wir müssen daran. Also weil vor der Information, dass es sich um V-Leute handelt, wurden sie ja für Nazis gehalten. Dass die Nazi-Szene irgendwie seltsamer strukturiert ist mit viel mehr Konfliktpotenzial, also das weiß man auch aus diversen Dingen, wenn die in den Landtag kommen, dann brennen die sich erstmal die Hunde ab und so, also gegenseitig. Die innere Dynamik von so einer Nazi-Szene irgendwie mit V-Leuten, das macht mir überhaupt keine Angst. Da weiß ich, dass die sich eher mal selbst auf die Nase hauen und das ist gut. Sonst habe ich gar nicht verstanden, was du meinst. Das ist doch übertragbar auf die linke Szene. Ach so, nee. Das ist doch, wir dürfen nur die Akten rechts sehen, nicht links. Das ist übertragbar, 1:1, was dort stattfindet, was sozusagen ich jetzt für rechts alles erzählen kann, V-Leute-mäßig darstellen kann, das, was ich davon sagen darf und so weiter. Exakt dasselbe gibt es auf der linken Seite. Okay, dann habe ich es jetzt wenigstens vielleicht verstanden. Mit ja. Ein paar weniger V-Leuten, aber exakt dasselbe und darum ging es mir. Abseits von, natürlich ist das Hauptproblem der Umgang mit rassistischen Morden, rassistischen Übergriffen in der Gesellschaft. Ganz allgemein kam es eben schon mal auf, dass man sich auch ums Umfeld kümmern muss. Die Frage ist so ein bisschen, wenn wir vorhin gesagt haben, man darf nicht so auf die mediale Geschichte reinfallen, Dönermorde, keiner von uns hat was dazu gesagt, darf man jetzt genauso wenig darauf reinfallen und zu glauben, also es wird hier die ganze Zeit in der Vergangenheit vom NSU gesprochen. Ich glaube nicht daran, dass mit den paar Toten und denen, die vielleicht demnächst verurteilt sind, sich dieses Kapitel NSU erledigt hat. Es gibt das Umfeld, es gibt die Helfer, keiner weiß, wie viele es in Wirklichkeit waren und ich glaube auch nicht, dass wir quasi in der Vergangenheitsform unbedingt davon reden sollten. Und das sollten wir uns so ein bisschen im Hinterkopf behalten und nicht auf diese Masche reinfallen, die wir jetzt überall sehen. Wir haben ein paar Tote, wir haben Täter, Täterinnen, die verurteilen wir jetzt und das Kapitel ist durch. Das sollten wir nicht drauf reinfallen, sage ich jetzt einfach mal so, auf dieses Mediale. Stärkt so die Aufforderung, in den einzelnen Städten nach den Strukturen zu gucken, die möglicherweise eben auch im Zusammenhang mit Thüringer Heimatschutz zu sehen sind. Den es auch weitergibt, auch wenn das der Verfassungsschutz abstreitet und die Sicherheitsbehörden und alle. Okay, jetzt gehen die Blicke zu mir. Jetzt sollte ich, glaube ich, noch mal was sagen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen doller auf diesen Punkt raus. Christoph hat das gerade schon angesprochen. Hier wurde es auch schon andiskutiert. Wir haben ja vorhin irgendwie schon auch sehr, sehr deutlich hier oben auf dem Podium gehört, dass wir schon auch sagen würden, okay, linke Praxis und linke Szene hat einfach ein Stück weit versagt. So, das ist irgendwie, die Existenz des NSU ist einfach ein sehr bildliches Beispiel dafür. Und hat genau dieser Aktivismus, von dem du vorhin gesprochen hast, in den dann irgendwie sehr routinemäßig verfallen wird, der ist ja irgendwie sozusagen auch gescheitert. Und wir hatten jetzt schon auch klar vorhin diesen Beitrag, den ich sehr wichtig und sehr richtig finde, dass man quasi sozusagen diese Umkehr der Beweislast vollführt. Also dass, wenn Leute umgebracht werden, man erstmal irgendwie davon ausgehen muss, dass es irgendwie rassistische Morde waren. Aber ist das jetzt alles? Also das würde ich auch gerne nochmal doller so ein bisschen die Frage ans Publikum richten. Also was heißt das irgendwie für eine linke Praxis, wenn man dann nicht auf der anderen Seite sagen möchte, okay, wir sind irgendwie völlig gescheitert und können uns eigentlich jetzt so wie die Käfer auf den Rücken legen, weil eigentlich können wir eh nichts machen und sind total marginalisiert. Also da muss es doch irgendwie ein Spannungsverhältnis geben, in dem Mensch sich bewegt, wir uns so bewegen. Also wir machen dann halt sowas wie kluge Veranstaltungen, öffnen die Diskussion und sagen, wir stellen mal ein paar Fragen, die wir uns selber auch nicht beantworten können und sind auch jetzt hier nicht so die Expertinnen, die irgendwie jetzt so großes Faktenwissen einfach nur vortragen und dann ist es damit irgendwie abgeschlossen. Also was meint ihr denn dazu? Ich versuche mal, ob ich es formuliert bekomme, weil Hannes, du eben gesagt hattest, dass du in der linken Szene die Angst vor Komplexität jetzt nicht so hoch schätzen würdest oder die das nicht als Erklärung heranziehen wollen würdest. Ich würde es eigentlich bestärken, was eben auch schon neben mir gesagt wurde. Und für mich ist auch die Veranstaltung heute im Verhältnis zu einer Veranstaltung, wo ein AZ geräumt werden soll, so ein bisschen erklärend oder symptomatisch, dass es halt hier viel um Fragen und so eine bisschen gefühlte Hilflosigkeit und nicht ganz fassen können und Appelle, aber natürlich jetzt nicht raus und eine Demo machen, weil allen die Absurdität dessen auch klar ist. Das ist ein bisschen bezeichnend dafür, dass ich diesen Punkt von Überforderung, nicht wissen, wie damit umgehen, Schockstarre am Anfang, aber auch Hilflosigkeit und dann genau das, was halt hier gerade ist, so ein suchendes, fragendes, eventuell Protokolle lesen, vielleicht sind die Protokolle aber auch gar nicht so wichtig, natürlich auf die Gesellschaft gucken, auf sich selber gucken und weder eine Anleitung haben noch Antworten haben und vielleicht ist das für den Moment auch die Erkenntnis, dass das zu groß, also aus meinem persönlichen Gefühl zu groß ist, um es zu fassen, zu groß ist, um da wirklich eine was tue ich damit machen zu können. Und es ist natürlich nicht so, wie man es, wie ich es gewöhnt bin, im Rahmen von ein Zentrum wird geräumt, dann wird böse mit Wut im Bauch durch die Schanze gelaufen, dann ist der Eindruck da, okay, zumindest was getan zu haben, ein paar Scheiben sind kaputt, aber das hilft in dem Fall natürlich alles nicht. Das ist wiederum bewusst und was stattdessen hilft, ist genau dieses Fragen hier im Raum, ohne dass es eine Antwort gibt, die wirklich überzeugend ist. Also die Praxisfrage ist ja sozusagen auch sowas Zukunftsgerichtetes, nicht nur sozusagen, wie beschäftigt man sich mit dem NSU, sondern wie verhält man sich ab jetzt zu Rassismus, zu möglichen rassistischen Morden und einiges, was ich mir für eine zukünftige Praxis wünschen würde, gibt's ja auch schon. Also als es den Brandanschlag hier in der Eimsbütteler Straße gab, da gab's ja 3 Tage später, okay, auch eine Demo, aber trotzdem, wo gefordert wurde, wir wollen wissen, was ist da, wir wollen wissen, ist das ein rassistischer Anschlag und wir werden das erst uns zufrieden geben, wenn nachgewiesen ist, dass es eben entweder ein rassistischer Anschlag oder keiner ist. Also dass dann einfach die Aufmerksamkeit dafür, was passiert, erhöht ist. Und das zeichnet sich schon manchmal so ein bisschen schon auch ab. Also dass durch Internetrecherche und so immer wieder Anschläge sozusagen auftauchen und dass man dann auch selbst hinfahren kann. Es ist ja häufig auch in der eigenen Stadt und ich fände halt für eine Praxis auch ganz gut, man kann da hinfahren am Tag selber oder ein paar Tage später und einfach mal fragen, was glaubt ihr denn, also die Betroffenen fragen, was glaubt ihr denn, ist passiert und nicht die offiziellen Meldungen dann auch einfach so hinnehmen. Also es gab jetzt in letzter Zeit 2 Gerichtsurteile zu eindeutig, würde ich sagen, rassistischen Angriffen und Mordversuchen, wo auch entsprechende Parolen gerufen wurden, die dann vor Gericht nicht mit politischem Hintergrund verurteilt wurden. Also da wurde gesagt, ja, das sind irgendwie was Spontanes oder so. Ja, das waren Neonazis, die das waren, aber das war trotzdem nicht deren Rassismus und so, dass man da sowohl in dem Moment, in dem es passiert, als auch später eben diesem Diskurs nicht glaubt und da möglicherweise den Druck auch erhöhen könnte, selber rausfinden und so weiter, dass man das eben nachweist, was da ist. So, also das fände ich zum Beispiel für eine wirklich konkrete Praxis auch wichtig und das zeichnet sich ja zum Teil so ein bisschen ab, aber jetzt auch, was wir vorhin schon angedeutet haben, einfach diese Geschichtsvergessenheit einer Linken, ja, das sozusagen Wissen, was es in den 90ern gab, über die 2000er, verloren geht, dass sozusagen das jetzt hoffentlich als Wissen und Praxis bleiben könnte. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen sehr optimistische Hoffnung, aber trotzdem, das wäre so der Wunsch. Ne? Also einfach beim konkreten Umgang mit Anschlägen und dann eben auch hinzugehen und sagen, ja, was braucht ihr jetzt, wie können wir euch helfen, und nicht einfach sich selber auszudenken, was man selber jetzt brauchen würde oder was die brauchen könnten, das zu projizieren, sondern konkret nachzufragen. Also das so als ganz konkreten Praxisvorschlag, den ich daraus auch ziehen würde. Er ist jetzt zwar schon weg, aber ich würde trotzdem gerne noch darauf antworten. Und zwar zurück zu dieser Komplexität und der Fragestellung und dem Nicht-Wissen. Ich hätte ja den Eindruck, so müsste oder so geht es einem doch eigentlich auch viel häufiger, und zwar auch bei der AZ-Räumung. Und das Umgekehrte ist doch genauso wahr. Also trotz der Ohnmacht wäre doch total super, auf die Straße zu gehen und eine fette Demo zu machen und einfach nur, um es überhaupt mal zu machen. Weil das ja auch, also das Café Morgenland, und die haben heute noch gar nicht zitiert, das muss man einmal bei einer Veranstaltung in der NSU, die haben mal gesagt, alles muss darum gehen, die Kosten für das Konsumgut Rassismus so weit in die Höhe zu treiben, dass sich das halt einfach nicht mehr lohnt, sich diesen Spaß zu geben. Jetzt nicht wörtlich zitiert, aber, und das stimmt ja auch. Also ich glaube tatsächlich, das ist eine total... Also A, für mich sehr befriedigende auf einer persönlichen Ebene, weil ich wäre gerne auf all diese Demos gegangen, die es dann vielleicht gegeben hätte. Und das hätte mir, glaube ich, gut getan. Ich projiziere mal jetzt mal lustig in den Raum, dass das vielleicht auch Angehörigen ganz gut gefallen hätte, wenn ein bisschen mehr Bewegung in den Städten gewesen wäre. Also deswegen, ja, schade, dass Simon nicht mehr da ist. Ich finde beides, was er gesagt hat, im umgekehrten Sinne genauso richtig. Und ich finde total richtig, sich Fragen zu stellen. Das, na klar. Ich habe keine Antworten. Und ich hoffe einfach, weiter Fragen zu haben. Und es wäre cool, wenn ein paar mehr Leute mitfragen. Und ansonsten glaube ich, so eine größere Demonstration rund um die Morde des NSU, Anlassmorde NSU, die stände uns als Linke sehr gut zu Gesicht. Und das meine ich jetzt nicht nur im Sinne von, wir müssen mal wieder tolle Presse publizieren, sondern es wäre einfach wichtig, dass irgendjemand, irgendeine Gruppe in irgendeiner Stadt einfach anfängt. Hallo. Also ich würde nochmal sagen, was geht ja darum, was die Linke so da tun soll bei der ganzen Sache. Ich finde es schon wichtig, was Katharina sagte, dass man auch mal Protokolle liest oder sich damit beschäftigt, um einfach mal rauszufinden, wie das sozusagen staatliche Stellen auch doch schon auch verantwortlich sind für eine Radikalisierung der rechten Szene, die da entstanden ist, weil eben Leute aus dem Knast heraus zum Beispiel Publikationen unter den Augen sozusagen ihre Wärter Publikationen rausbringen konnten, wo dann eben Zellenstrukturen Combat 18 und so propagiert wurden. Wo man sich wirklich die Frage stellen muss, wie ist denn, ob diese Dynamik, die in die rechte Szene getragen wurde, dann vielleicht eben dann doch schon auch staatlich unterstützt wurde und eben nicht einfach alles, was jetzt nicht bewiesen werden kann, als Verschwörungstheorie abzutun. Weil ich glaube, dass wenn man das alles so hinnimmt, was einem so erzählt, was sozusagen die Presse sagt oder so weiter, dann ist man ja immer noch sprachlos, weil man ja nicht weiß, was los war, und man muss ja wissen, was los gewesen ist. Deswegen sollte man sich schon damit beschäftigen und auch die Protokolle lesen und gucken, was da abgegangen ist, um auch zur Lösung zu kommen. Vielleicht nicht irgendwie die Antworten selber geben, das ist schon richtig, aber eben um die Fragen zu formulieren, die wichtig sind. Das war es eigentlich schon. Aber es müssen ja nicht alle machen. Also das war mein Punkt. Und natürlich stecken staatliche Stellen da drin. Also ein V-Mann wurde ja aus dem Knast entlassen, damit er seine Freunde ausspitzen kann und so. Das will ich alles gar nicht leugnen. Mir geht's eben nur, und das trifft es ganz gut bei deinem Ende, man muss doch wissen, was los war, ja, aber das weiß man ja trotzdem nicht. Also wenn man sich eine Brücke bauen muss, weil man nicht beweisen kann, dass etwas so oder so war, dann macht es einfach, und das war einfach meine Aussage, viel Sinn, an die Stelle ein Fragezeichen zu setzen und zu sagen, es kann so und es kann so gewesen sein, aber es bringt mir politisch wie auch für mich selbst gar nichts da, mich für eine Richtung zu entscheiden, weil das wird mir, davon gibt es 20 solche Stellen oder 40, ich weiß es nicht, wie oft wir irgendwo verzweifelt sind, also das, genau. Ich halte trotzdem nochmal ein Plädoyer fürs Protokoll lesen oder auch für die anderen Sachen, die es gibt. Ich glaube, dass sonst zu viel eben aus, dass dann, wenn es nicht geschieht, eben wirklich die Gefahr besteht, dass man sich eine Welt zurechtbastelt, in der der Staat, was weiß ich, die Geheimdienste oder wie das Ganze geschehen ist. Und von daher das Lesen, was es zu lesen gibt, natürlich. Also wie will ich denn sonst überhaupt eine Reflexion haben dessen, was stattgefunden hat? Wie will ich dann, und da hast du recht, wie will ich denn Fragen stellen, wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht mich informiere? Muss ja, es geht jetzt nicht darum, Lesekreis NSU-Protokolle aufzumachen, aber so mal sich wenigstens mal ein paar anschauen. Finde ich ja total gut. Ich glaube, wir verstehen uns da auch gerade an einem Punkt falsch. Mir ging es darum, hatten die Frage vorhin an dem Punkt, was soll die Linke machen, gesamt? Ich will nicht, das hat zum Glück ja nicht zu sagen, was ich will, aber ich glaube, es wäre auch nicht sinnvoll, wenn alle von uns anfangen, nur die Protokolle zu lesen. Ist ja auch gut, dass Leute in deine Veranstaltung zum Beispiel kommen, die ja Überblicke darüber geben, dass es Gruppen gibt, es gibt ja Gruppen, die dazu arbeiten, die dazu veröffentlichen. Es müssen ja nicht alle die Quellenarbeit machen. Es gibt ja auch noch andere Themen als den NSU, so schrecklich der auch ist. Das hängt zwar alles oft zusammen, aber also, ich wollte jetzt nicht sagen, alle müssen nur, darum ging es mir vorhin, als ich sagte, es sollen doch nicht alle diese Protokolle lesen, weil es gibt ja noch genug andere Stellen, an denen es genau dasselbe Plädoyer genauso richtig wäre. Ich glaube halt, dass dass alle jedes Protokoll gelesen haben, ist, glaube ich, eh utopisch, aber ich glaube, eine relativ genaue Beschäftigung damit, was ist der NSU und was hat das mit Gesellschaft zu tun und was hat das mit uns zu tun, auch im Detail, also jetzt nicht in jedem Detail, aber man kann ja nicht Sachen diskutieren, von denen man nur vom Hörensagen weiß. So, und ich glaube, um daraus zu lernen, was ja auch sozusagen auf so eine Praxisfrage für die Zukunft schließt, ist eine Beschäftigung, insbesondere auch mit den gesellschaftlichen Implikationen, sehr zentral, weil sonst macht man es vielleicht das nächste Mal wieder falsch. So, und da, ja, und eben dieses Wissen nicht verlieren und vielleicht auch nochmal in die 90er durchaus zurückzugucken, wie war da die rassistische Mobilisierung, wie ist die heute, was hat sich geändert, wie sah damals vielleicht eine Praxis aus, wie könnte die jetzt aussehen, also so sich einfach mit diesen Themen gesamtgesellschaftlicher Rassismus und neonazistischer Terror und der eigene Anteil und so weiter, sich halt wirklich auch mal im Detail zu beschäftigen oder das aufzuarbeiten, um daraus eben Schlüsse ziehen zu können. So, das wäre so meine These, warum das auch wichtig ist, sich da mit zu beschäftigen und das zu verfolgen oder sich dafür irgendwie zu interessieren, weil sonst rennt man einfach in der bisherigen Praxis blind weiter und verpasst das nächste vielleicht. Also das glaube ich ist, deswegen ist das auch wichtig, um da die richtigen Schlüsse rausziehen zu können. Und das ist ja, obwohl wir jetzt ja zum Teil schon in Absolutsätzen gesprochen haben, das sind ja einfach offene Fragen, ne? Also da steht mir auch hilflos davor, wie handeln, weil Geschichte wiederholt sich ja nicht eins zu eins genauso, sondern sieht immer ein bisschen anders aus, aber wie können wir dafür Sorge tragen, dass wir das trotzdem erkennen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist eine Beschäftigung damit und eben auch mit der Sozialisationsphase in den 90ern und so weiter einfach wesentlich durchaus. Aber da auch ein Wort mit du. Das stimmt ja schon alles, aber also eigentlich wurde das auch schon gesagt, aber das Problem ist ja, also ich meine, diese Informationen gibt es, also es gibt diesen Blog und die Frage ist doch gerade, warum lesen den so wenige? Und also Und da, das Problem scheint halt ja einfach nicht der Mangel an Informationen zu sein, sondern irgendwie der Unwillen, sich damit auseinanderzusetzen oder die Einfachheit, sich doch irgendwie damit zu arrangieren, auch innerhalb der Linken, gerade weil es vielleicht auch nicht die Linke direkt trifft, dann doch, weil irgendwie ein Großteil der Linken halt irgendwie weiße Deutsche sind oder so. Irgendwie die Einfachheit, sich damit zu arrangieren und der Unwillen, sich trotz dieser offensichtlichen Absurdität und krassen Schrecklichkeit, sich irgendwie nicht damit auseinanderzusetzen und dass keine Mobilisierung passiert. Also das ist doch irgendwie die Frage und das, worum es geht. Und anscheinend ja leider nicht der Mangel an Informationen nur, also richtig, dass er ist, dass es trotzdem gut ist, sich damit auseinanderzusetzen, auch konkret. Meine Frage auch, also so. Und wahrscheinlich hast du damit auch eine Antwort gegeben. Also letztlich tragen wir als Linke keinen größeren Schaden davon, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, sondern andere Leute. So. Also ich will nochmal, es ist im Prinzip wieder der gleiche Punkt, aber doch, dass die Aufmerksamkeit nochmal irgendwie davon weglenken und es umgekehrt formulieren. Ich mache mal ein Plädoyer fürs Spiegel Online lesen. Zwar mit der Intention, nicht zu sagen, wir glauben nicht, was da steht, sondern zu sagen, wir glauben viel mehr, was da steht, als das, was die denken, was da steht, weil die verraten sich nämlich in ihren Formulierungen, die verraten sich in den Bildern, die sie verwenden, in den irgendwie komischen Satzbauten und so weiter. Und aus so einem Material gewinnt man über die Gesellschaft sehr viel mehr Informationen. Aus den Protokollen gewinnt man tatsächlich Informationen über Organisationen oder NSU und so weiter, nehme ich zumindest an. Ich habe es ja nicht gelesen, sondern nur Spiegel Online. Aber das, was das Gesellschaftliche daran ist, glaube ich nicht, dass man das erfährt. Man erfährt gleichzeitig eine Rationalisierung von Linken, die eben Recherchearbeit machen und so weiter, für das die Öffentlichkeit angreifen und die Wahrnehmung angreifen, steht da, glaube ich, nichts drin. Da steht, glaube ich, eher was drin, oder vermute ich jetzt, was dagegen wirkt, was immer wieder sagt, naja, das ist ja doch durchgeplant, das ist keine Massenpsychologie und sowas. Und die Massenpsychologie glaubt dem Spiegelreporter mehr als der Spiegelreporter sich selbst. Und das scheint mir wirkungsvoller zu sein. Das lässt sich allerdings im Prozess, wenn man da ist, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie doll die Protokolle das widerspiegeln, im Prozess selber, wie der wieder ausgesagt wird, wie die Leute reden, lässt sich das auch wirklich 1A, wenn ich dich richtig verstanden habe, wirklich 1A ablesen. So, also das kann ich da, ja, das spiegelt, ja, und das... Und das ist wirklich, wirklich so, wie, also das sagt über Gesellschaft viel aus. Es ist ja so der Mikrokosmos-Prozess, aber wieder gesprochen wird, wieder ausgesagt wird, wo was verhindert wird und so, das ist wirklich das wirft da den Blick auf die Gesellschaft total raus. So. Und das finde ich auch eine wichtige Beschäftigung, weil dann kann man es ja auch bei anderen Sachen erkennen. Also das Muster ist ja jetzt auch immer, wie mit Nazis und Nazimorden umgegangen wird, ist ja jetzt nicht so super kreativ anders jedes Mal. Es ist jedes Mal, wenn es jetzt keine terroristische Struktur ist, der Mob zieht los und macht einen Mordversuch oder ermordet jemanden. Am Ende wird gesagt, ja, die waren ja eh nur betrunken und das war so spontan. Der Bürgermeister kommt und sagt, ja, bei uns im Dorf gibt's eh keine Nazis und so. Also es läuft ja immer gleich ab. Das ist ja nichts, wo man jedes Mal neu gucken muss, was steht da dahinter. Sonst bleibt mir nur auch, na klar, der Dank hier an das Podium, an Katharina, Hannes und Caro. Vielen Dank an euch, dass ihr hier wart und einen schönen Abend noch. Ihr hört FSK 93,0 Megahertz. Das war die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion unter dem Titel Der NSU und die radikale Linke mit Katharina König und Jeremia Sandmann, die im Juni 2014 in der Roten Flora stattfand. Organisiert und moderiert wurde diese Veranstaltung von der Hamburger Gruppe Sulla Plage. Wo ihr diese Veranstaltung und auch die anderen Veranstaltungen der Veranstaltungsreihe Das ist doch kein Zustand, Deutschland gibt es immer noch nachhören könnt, das und auch viele andere Sachen findet ihr unter der Adresse sulaplage.de. www.mogwai.org. Die musikalische Begleitung dieser Sendung war übrigens von der Gruppe Mogwai mit dem aktuellen Album Rave Tapes. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag und bis bald.